in Zeus des Ägisträgers Palast zu den anderen Göttern. Doch der Pelide sprach von neuem mit ruppigen Worten den Atriden an und ließ seinen Zorn noch nicht ruhen. Weintrunkner du, mit dem Blick eines Hunds und dem Herz eines Hirsches, niemals zum offenen Kampf dich zu wappnen, zugleich mit den Truppen, noch dich auf die Lauer zu legen, mit den besten Achaiern hast du im Herzen gewagt. Das erscheint dir als Grauen des Todes. Ja, viel lockender ist es im weiten Heer der Achaier, dem, der dir widerspricht, die Ehrengeschenke zu nehmen, Volksbesitz fressender König, denn Jämmerlingen befiehlst du. Sonst hättest du, Atride, zum letzten Mal heut mich verunglimpft. Aber ich sag's dir heraus und schwör den mächtigen Eid drauf, wahrlich, bei diesem Stab hier, der niemals mehr Blätter und Äste treibt, nachdem seinen Schnitt er hinter sich ließ in den Bergen und nicht wieder grünt, denn ringsum schabte das Erz ihm ab die Blätter und Rinde, nun tragen die Söhne Achaias ihn in den Händen als die Pfleger des Rechts, die von Zeus her uns die Satzungen waren. Dies sei dir der mächtige Eidschwur. Einst werden sich nach Achilleus die Söhne Achaias noch sehnen, allesamt. Dann wirst du nicht helfen können, so sehr du trauerst, wenn unter Hektors des männermordenden Händen viele fallen. Du aber wirst tief im Innern voll Unmut dich zernagen, da du den besten Achaier nicht ehrtest. So also sprach der Pelide und warf das Zepter zu Boden, das mit Goldbeschlägen verzierte, und setzte sich selber. Drüben grollte forthin der Atride. Da schoss unter ihnen Nestor auf, der süßredende, lautstarke Redner aus Pylos, dem von der Zunge auch wirklich süßer als Honig das Wort floss. Diesem waren schon zwei Geschlechter der sterblichen Menschen hingeschwunden, mit denen er einst zur Welt kam und aufwuchs in der hochheiligen Pylos. Über das dritte gebot er. Gutes sinnend ergriff er das Wort und sagte vor ihnen: Nein, doch, welch großes Leid überkommt das Land der Achaier! Ja, da dürfte sich Priamos freuen samt seinen Söhnen, und auch die anderen Troer werden frohlocken im Herzen, wenn sie das alles gehört, wie ihr beide wortreich euch streitet, die ihr die Danaer ausstecht im Rat, ausstecht in der Feldschlacht. Aber gehorcht mir, ihr seid ja beide jünger als ich bin. Schon vor Zeiten pflegte ich Umgang mit stärkeren Männern, als ihr es seid, und nie haben die mich verächtlich behandelt. Denn nie sonst sah ich je solche Männer und werd sie nicht sehen, wie den Peritoos und den Dryas, den Hirten des Kriegsvolks, Kainos, Exadios auch, und wie ein Gott Polyphemos, Theseus, Aigeus Sohn, den unsterblichen Göttern vergleichbar. Ja, die erwuchsen gewiss als die stärksten der Erdenbewohner, waren selbst die stärksten und kämpften gegen die stärksten, gegen die Bergkentauren, und haben sie furchtbar vernichtet. Auch mit denen pflegte ich Umgang, aus Pylos gekommen, von weit her, aus entlegenem Land. Sie riefen mich selber, und ich kämpfte, auf mich gestellt. Gegen jene könnt keiner von den heutigen Erdenbewohnern im Kampfe bestehen. Und doch hörten sie auf meinen Rat und befolgten die Rede. Auf, so leistet dem Folge auch ihr, denn zu folgen ist besser. Weder du, so mächtig du bist, nimm jenem das Mädchen, lass ihm das Ehrengeschenk, das einst die Achaier ihm gaben. Noch wolle du, Pelide, gewaltsam gegen den König streiten, steht niemals doch nur gleichartige Ehre dem König zu, dem Träger des Stabs, dem Zeus eine Fülle von Macht gab. Wenn du der Stärkere bist, eine göttliche Mutter gebar dich, mächtiger ist doch er, da er mehr Leuten gebietet. Lass ab, Atride, von deiner Gereiztheit, und ich bitte dringlich, fahren zu lassen den Zorn auf Achilleus. Ist er das große Bollwerk doch im heillosen Krieg für alle Achaier? Ihm erwiderte drauf der oberste Herr Agamemnon: Wirklich, dies alles, Alter, hast du ganz richtig gesprochen. Aber der Mann da will über allen anderen stehen, alle will er beherrschen und über alle gebieten, alle herumkommandieren, was mancher, so denk ich, nicht hinnimmt. Haben zum Lanzenschwinger gemacht ihn die ewigen Götter, stellen sie ihm damit frei, auch schmachvolle Reden zu schwingen? Ihm aber fiel ins Wort der göttergleiche Achilleus: Wirklich, ja, ein Feigling und Jämmerling würde ich heißen, gäb ich in jeder Sache dir nach, was auch immer du vorbringst. Anderen magst du solches befehlen, mir aber erteile keinerlei Weisung. Ich werde dir, denk ich, nicht mehr gehorchen. Noch etwas anderes will ich dir sagen, und du prägst ins Herz dir. Mit den Händen werd ich nicht kämpfen wegen des Mädchens, weder mit dir noch mit andern. Ihr gabt sie und raubt sie mir wieder. Doch was mir sonst noch gehört beim schnellen Schiffe, dem Schwarzen, davon holst du nichts weg und nimmst es nicht wieder, mein Wollen. Aber wohlan denn, versuch es, damit auch die hier mit ansehen, wie flugs dein dunkles Blut umströmen wird meine Lanze. Nach der gehässigen Wortschlacht erhoben sich beide und lösten auf die Heeresversammlung bei den Schiffen Achaias. Und der Pelide schritt hin zu den ebenmäßig gebauten Schiffen und den Baracken, samt Patroklos und den Gefährten. Doch der Atride ließ ein schnelles Schiff in das Meer ziehen, wählte dafür 20 Ruderer, schiffte ein für Apollon 100 Rinder und brachte des Chryses rosige Tochter selber an Bord. Und als Führer stieg ein der gewitzte Odysseus. So durchmaßen sie dann zu Schiff die Pfade, die feuchten. Aber das Kriegsvolk hieß der Atride rein, sich zu waschen, und die wuschen sich rein und warfen ins Meer die Befleckung, und vollkommene 100 Opfer von Stieren und Ziegen brachten Apollon sie da am Strand der tosenden Salzflut. Und der Fettdampf stieg im Rauch ringswirbelnd zum Himmel. So waren diese im Heere beschäftigt. Doch Agamemnon ließ nicht ab vom Streit, den er angedroht dem Achilleus, sondern zu Talthybios und Eurybates sprach er, die ihm Herolde waren und emsige Waffengefährten: Ihr geht jetzt beide zur Hütte des Peleus-Sohnes Achilleus, nehmt bei der Hand und bringt her des Briseus rosige Tochter. Gibt er sie aber nicht her, so werde ich selber sie holen, kommend in Überzahl. Noch empfindlicher wird ihn das treffen. Sprach's und schickte sie fort, die harten Worte befehlend. Ungern nur gingen entlang sie am Strand der tosenden Salzflut, bis sie die Hütten und Schiffe der Myrmidonen erreichten. Ihn nun fanden sie dort beim schwarzen Schiff und der Hütte sitzend. Die beiden zu sehen freute ihn nicht, den Achilleus. Und die zwei standen bebend da, voll Scheu vor dem König, wagten nicht, ihn zu begrüßen, nicht ihm Fragen zu stellen. Doch er erfasste es gleich in seinem Herzen und sagte: Herolde, seid gegrüßt, ihr Boten des Zeus und der Menschen, tretet näher. Nicht ihr tragt Schuld mir, nein, Agamemnon, der euch beide schickt, der Briseis wegen des Mädchens. Patroklos, auf, Zeus Entsprochener! Führe heraus jetzt das Mädchen, liefere es ihnen aus. Und beide seien sie Zeugen vor den seligen Göttern und vor den sterblichen Menschen und vor ihm, dem schroffen König, wenn man mich dereinst wiederum braucht, um abzuwehren das schmähliche Unheil von den andern. Denn wahrlich, Er tobt in heilloser Rage und weiß nicht zugleich nach vorn und nach rückwärts zu denken, wie bei den Schiffen ihm heil die Achaier die Kämpfe bestehen. Sprach es. Patroklos aber gehorchte seinem Gefährten, führte heraus aus der Hütte des Briseus rosige Tochter und übergab sie. Die kehrten zurück zu den Schiffen Achaias. Ungern nur ging die Frau mit ihnen. Aber Achilleus setzte sich weinend sogleich, gesondert von seinen Gefährten, nieder am Ufer der Salzflut und sah auf das weinfarbene Meer hin, streckte die Arme aus und flehte dann innig zur Mutter: »Mutter, da du mich nur zu kurzem Leben geboren, sollte mir der Olympier doch wenigstens Ehre verleihen, Zeus, der Donnerer der Höhe. Nun ehrt er mich aber kein bisschen, hat doch Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, mich entehrt. Er behält das Geschenk, das er selber mir fortnahm.« So sprach er weinend, und ihn hörte die Mutter, die Herrin, die bei dem greisen Vater saß in den Tiefen der Salzflut. Hurtig tauchte sie auf aus dem grauen Meer wie ein Nebel, setzte sich dann vor ihm, dem Tränenvergießenden, nieder, streichelte ihn mit der Hand und sprach und sagte die Worte: »Kind, was weinst du? Welch Leid ist in das Herz dir gedrungen? Sprich und verheimliche nichts, damit wir beide es wissen.« Zu ihr sprach da mit tiefem Seufzer der schnelle Achilleus: »Ach, du weißt doch, was soll ich dir Wissenden all dies erzählen? Hin nach Aethions heiliger Stadt zogen wir, hin nach Thebe, und zerstörten sie völlig, und hierher brachten wir alles. Und das verteilten gerecht unter sich die Söhne Achaias, und man erkor dem Atriden des Chryses rosige Tochter. Chryses aber, der Priester des sicheren Schützen Apollon, kam zu den schnellen Schiffen der erzumschirmten Achaier, um mit unendlich viel Bußgeld freizukaufen die Tochter, und hielt die Binde in Händen des sicheren Schützen Apollon an einem goldenen Stab und flehte zu allen Achaiern, doch zu den beiden Atriden am meisten, den Ordnern des Kriegsvolks. Da riefen beifällig alle anderen Achaier, dem Priester Scheu zu bezeigen und das prächtige Bußgeld zu nehmen. Nicht gefiel dies jedoch dem Atreus Sohn Agamemnon, sondern er jagte ihn fort und beschied ihm kräftige Worte. Zürnend ging der Greis wieder weg, und Apollon erhörte seine Bittgebete, da dieser ihm überaus lieb war, sandte auf die Argeier sein schlimmes Geschoss, und die Mannen starben rasch nacheinander. Es zischten die Pfeile des Gottes allseits durchs weite Heer der Achaier. Uns aber sagte da der kundige Seher die Sprüche des sicheren Schützen. Gleich als erster rief ich sie auf, den Gott zu versöhnen. Wut aber packte da den Atreden, und rasch sich erhebend droht er an das Wort, das schon zur Wirklichkeit wurde: »Jene geleiten Achaia mit lebhaft blickenden Augen auf schnellem Schiff nach Chryse und bringen Opfer dem Gotte. Diese führten soeben die Herolde fort aus der Hütte, Briseus Tochter, die mir doch geschenkt, die Söhne Achaias. Du aber nimm, wenn du kannst, dich an deines tüchtigen Sohnes. Gehe zum Olympos und flehe zu Zeus, wenn denn jemals du Zeus' Herz, sei's mit Worten oder mit Taten, erfreut hast. Jedenfalls hörte ich oft in den Hallen des Vaters dich rühmen, wie du erzähltest, dass du den schwarzumwölkten Kronion unter den Göttern allein bewahrtest vor schmählichem Unheil, als sie ihn einmal zu fesseln gedachten, die andern Olympier, Hera, dazu Poseidon, sowie auch Pallas Athene. Doch du kamst, o Göttin, und löstest ihm die Fesseln, da du rasch den Hundertarm riefst zum hohen Olympos, den die Götter Briareos nennen, aber Aigaion alle Menschen, denn stärker ist er an Kraft als sein Vater. Der aber setzte sich neben Kronion, froh seines Glanzes. Zitternd vor ihm unterließen die seligen Götter das Fesseln. Setze nun, ihn dran erinnernd, zu ihm dich und fass seine Knie, ob er vielleicht sich entschließen will, den Troern zu helfen. Doch die Achaier zum Heck der Schiffe ans Meer hinzudrängen, hin in den Tod, damit alle den König zu schmecken bekommen. Und auch Agamemnon, der weithin gebietet, erkenne seine Verblendung, dass er den besten Achaier nicht ehrte. Ihm erwiderte Thetis darauf, dabei Tränen vergießend: Weh mir, mein Kind, was zog ich dich auf, gebar dich zum Unglück? Säßest du doch bei den Schiffen ohne Tränen und Leiden, wo doch dein Lebenslos nur kurz ist, gar nicht sehr lange? Jetzt aber stirbst du früh und siehst mehr Elend als alle. So hab ich dich zu schlimmem Geschick in den Hallen geboren. Um diese Bitte dem Zeus vorzutragen, dem freudigen Donnerer, geh ich zum tief verschneiten Olympos, ob er sie erfülle. Du aber bleibe jetzt sitzen bei den sausenden Schiffen, zürn den Achaiern weiter, dem Kämpfen entsag aber völlig. Gestern ging nämlich Zeus zum Okeanos, zu den Äthiopen. Untadlich sind sie, zumal von allen Göttern begleitet. Aber am 12. Tag kehrt er wieder zurück zum Olympos. Und dann geh ich zum Haus des Zeus mit der ehernen Schwelle und fleh ihn an bei den Knien und werd ihn bereden. So denk ich. So also sprach sie und ging hinweg und ließ ihn zurück dort in seinem Ingrimm wegen des schön gegürteten Weibes, das man ihm wider Willen gewaltsam nahm. Doch Odysseus kam in Chryse an mit der heiligen Bußhekatombe. Und als sie nun ins Innere gelangt des vieltiefen Hafens, holten die Segel sie ein und verstauten im Schiff sie, dem Schwarzen, legten den Mast auf die Gabel, an den Tauen ihn senkend, eilends, und ruderten vorwärts dann das Schiff an die Lände, warfen die Ankersteine und banden es fest mit dem Hecktau, stiegen dann selber auch aus am Ufer des brandenden Meeres und entluden das Opfervieh für den Schützen Apollon. Und auch Chryses stieg aus dem Meer durchquerenden Schiffe. Diese führte darauf der erfindungsreiche Odysseus hin zum Altar in die Arme des Vaters und sagte zu diesem: Chryses, mich sandte Herr Agamemnon, der Herrscher der Männer, dir die Tochter zu bringen und Phoibos die Sühnhekatombe für die Achaier zu opfern, damit den Herrn wir versöhnen, der den Argeiern jetzt seufzerreiche Leiden gesandt hat. Sprach's und gab sie ihm in die Arme, und freudig empfing er seine geliebte Tochter. Die aber reihten dem Gotte eilig um den Altar die herrliche Bußhekatombe, wuschen die Hände sich dann und nahmen sich heilige Gerste. Vor ihnen betete Chryses laut nun, die Hände erhoben: Höre mich, Silberbogner, der du dich schützend vor Chryse stellst und die heilige Killa und machtvoll auch Tenedos leitest. Wie du schon einmal früher mein Beten erhörtest und mich ehrtest und heftig schlugst das Volk der Achaier, so erfülle auch jetzt mir abermals dies Begehren. Jetzt nun wehr von den Danaern ab das schmähliche Unheil. Also sprach er betend. Ihn hörte Phoibos Apollon. Aber als sie gebetet und Opfergerste geworfen, bogen dem Vieh sie die Hälse, schlachteten, häuteten ab es, schnitten die Schenkelknochen heraus, umhüllten mit Fett sie, doppelt geschichtet, und legten das rohe Fleisch noch darüber. Dies verbrannte auf Scheiten der Greis und goss funkelnden Wein drauf, und neben ihm hielt die Jugend in Händen 5 zinkige Gabeln. Als sie die Schenkel verbrannten und die inneren Teile gekostet, schnitten sie das Übrige klein und steckten's auf Spieße, brieten es alsdann mit Umsicht und zogen alles herunter. Als sie die Mühe geendet und sich die Mahlzeit bereitet, schmausten sie nun und ermangelten nicht des gebührenden Anteils. Aber als sie verscheucht ihr Verlangen nach Essen und Trinken, füllten Jünglinge bis zum Rand mit dem Trunke die Krüge, teilten in sämtliche Becher zum Weiguss aus erste Tropfen. Über den Tag hin versöhnten den Gott sie mit Singen und Tanzen, singend den schönen Paian, die jungen Männer Achaias, feiernd den sicheren Schützen. Der freute sich, als er es hörte. Als die Sonne dann unterging und das Dunkel heraufzog, legten sie sich zur Ruhe bei den Haltetauen des Schiffes. Als in der Frühe Eos erschien mit rosigen Fingern, stachen sie wieder in See zum weiten Heer der Achaier. Ihnen schickte günstigen Fahrwind der Schütze Apollon. Und sie stellten den Mast auf und setzten die leuchtenden Segel, und der Wind blies mitten ins Segel, die schwellende Woge rauschte mächtig beidseits vom Kiel des fahrenden Schiffes, das glitt dahin mit den Wogen seine Pfade durchmessend. Als sie dann aber zum weiten Heer der Achaier gelangten, zogen sie das schwarze Schiff heraus auf das Festland, hoch auf den Sand, und stemmten darunter mächtige Stützen. Aber die Mannschaft zerstreute sich zu den Hütten und Schiffen. Er aber saß bei den schnellen Schiffen und zürnte beharrlich weiter, der Zeus entsprossene Pelide, der schnelle Achilleus. Niemals mehr in den Rat, den Männerehrenden, ging er, niemals mehr in den Kampf, sondern zehrte sein eigenes Herz auf, dort verweilend, und sehnte sich ständig nach Schlachtlärm und Feldkampf. Als aber seitdem die zwölfte Morgenröte emporstieg, da gingen nun zum Olympos die ewig seienden Götter, alle zugleich, Zeus voran. Doch Thetis vergaß ihres Sohnes Auftrag nicht, sondern tauchte empor zum Gewoge des Meeres, stieg in der Früh hoch zum großen Himmel und zum Olympos und fand den weithin donnernden Zeus, wie er fern von den anderen saß, auf der höchsten Spitze des gipfelreichen Olympos. Und sie setzte sich vor ihn hin und fasste die Knie mit der linken und griff ihn unten am Kinn mit der rechten und sprach flehend dann zu Zeus, dem Kroniden, dem Herrscher: »Vater Zeus, wenn ich je dir im Kreis der Götter genützt hab, sei es mit Wort oder Tat, so erfülle mir dieses Begehren. Ehre verleih meinem Sohn, dem früher zu sterben bestimmt ist als allen anderen. Ihn hat Agamemnon, Herrscher der Männer, nun entehrt. Er behält das Geschenk, das er selber ihm fortnahm. Du aber ehr ihn, olympischer Zeus, du planreicher Denker, und schenk den Troern so lange den Sieg, bis dass die Achaier meinem Sohn Ehre erweisen und ihn noch an Ehre erhöhen.« Sprach's, doch erwiderte Zeus ihr, der Wolkenballer, kein Wörtchen, sondern saß lange schweigend. Doch Thetis, wie sie seine Knie hatte ergriffen, so krallte sie fest sich und flehte von Neuem: »Ohne Trug versprich es denn, nick zu und gewähr es, oder versag's mir, nichts hast du zu fürchten, dass deutlich ich wisse, wie sehr von allen Göttern am wenigsten Ehre mir zufällt.« Heftig gereizt entgegnete Zeus ihr, der Baller der Wolken: »Wahrlich verheerend die Aussicht, dass du mich dahin bringst, mit Hera mich zu verfeinden, sobald sie mich reizt mit schmähenden Worten. keift sie mit mir doch auch so im Kreis der unsterblichen Götter immer zu und behauptet, ich hülf im Kampfe den Troern. Du aber geh nun wieder fort, damit Hera nichts merke. Um deine Dinge will ich mich kümmern, bis ich sie verwirklicht. Sieh, mit dem Haupt nicke ich es dir zu, dass du überzeugt bist. Das ist nämlich von mir her unter den Göttern das größte Zeichen, denn nichts ist von mir widerruflich, noch bloße Täuschung, noch unerfüllbar, was immer ich zugenickt mit dem Haupte. Sprach es und nickte dazu mit den schwärzlichen Augen Kronion, und die ambrosischen Haare des Herrschers wallten dabei ihm vom unsterblichen Haupt. Es erbebte der große Olympos. Also berieten sich beide und schieden. Sie aber sprang dann in das tiefe Meer vom glanzumstrahlten Olympos, Zeus aber schritt in sein Haus. Und die Götter erhoben sich alle von ihren Sitzen, dem Vater entgegen. Es wagte da keiner, bis er herankam, zu warten. Entgegen gingen ihm alle. Also setzte er dort auf dem Thron sich nieder. Ihn hatte Hera gesehen und wusste, dass mit ihm sich hatte beraten Thetis, die silberfüßige Tochter des Alten vom Meere. Gleich sprach zu Zeus, dem Kroniden, sie mit bissigen Worten: Wer von den Göttern hat wieder mal, Schlaukopf, mit dir sich beraten? Immer beliebt es dir, entfernt von mir heimliche Dinge auszuhecken und zu entscheiden, und nie überwindest du dich, bereitwillig mir zu sagen, was du im Schild führst. Ihr entgegnete drauf der Vater der Menschen und Götter: Hera, hoffe nur nicht zu erfahren all meine Pläne, schwer würdest du daran tragen, und bist du auch meine Gemahlin. Doch einen Plan, den zu hören sich schickt, den soll alsdann keiner früher als du erfahren von den Göttern und Menschen. Doch was ich fern von den Göttern auszuhecken gewillt bin, danach sollst du nicht bis ins Kleinste fragen und forschen. Hera mit sanftem Kuhblick, die Herrin, gab drauf ihm zur Antwort: Was für ein Wort, Kronide, du Schrecklichster, hast du gesprochen. Niemals stelle ich Fragen und dringe auch nicht in dein Denken. Nein, ganz unbehelligt erwägst du, was immer du vorhast. Doch jetzt fürchte ich schrecklich im Herzen, dass dich beschwatzt hat Thetis, die silberfüßige Tochter des Alten vom Meere. Denn in der Frühe saß sie bei dir und umfing deine Knie. Der, so vermut ich, versprachst du wahrhaftig, dass du Achilleus ehren, doch viele Achaier vernichten wirst bei den Schiffen. Ihr entgegnete Zeus, der Wolkenballer, und sagte: Seltsame, immer vermutest du und kommst auf die Spur mir. Ausrichten aber kannst du dennoch nichts. Nein, nur ferner wirst meinem Herzen du sein, was für dich noch frostiger sein wird. Trifft aber zu dein Verdacht, dann wird es wohl so mir belieben. Bleibe nur schweigend sitzen, nimm dir meine Warnung zu Herzen. Kaum wären sonst dir von Nutzen all die olympischen Götter, käm ich dir nahe und legte an dich die siegreichen Hände. Sprach's, da zitterte Hera mit sanftem Kuhblick. Die Herrin saß in Schweigen versunken und stimmte gewaltsam ihr Herz um. Misslaunig wurden im Hause des Zeus nun die Söhne des Himmels, und es begann der kunstberühmte Hephaistos zu reden, seiner Mutter zuliebe, Hera, die weiß an den Armen. Wahrlich, verheerend wird dies noch werden und nicht mehr erträglich, wenn ihr beiden euch derart zankt, bloß um sterblicher Willen, und ein Gekeife aufführt im Kreise der Götter. Am edlen Mahl kommt keine Freude mehr auf, denn es siegt das Gemeine. Ich aber rede der Mutter zu, wiewohl sie's ja selbst weiß, unserm Vater Zeus sich freundlich zu nahen, damit nicht wieder er streite und so das festliche Mahl uns vergelle, wenn der Olympier nämlich, der Blitzeschleudrer, gewillt ist, uns von den Sitzen zu stoßen, er ist ja bei weitem der Stärkere, aber du rück ihm zu Leibe mit milden, gefälligen Worten. Gleich wird uns dann der Olympier wieder gnädig gesinnt sein. So sprach er und sprang auf, und den doppelhänkligen Becher reichte er seiner Mutter und sprach sie an mit den Worten: Habe Geduld, meine Mutter, ertrag es in all deinem Kummer, dass ich ja nicht, so lieb du mir bist, mit eigenen Augen sehe, wie er dich schlägt. So sehr es mich schmerzte, ich könnte dir dann nicht helfen, denn schwierig ist's, dem Olympia zu trotzen. Denn schon ein anderes Mal, als ich beizustehen dir suchte, warf er, mich packend am Fuß, mich hinab von der göttlichen Schwelle, und einen ganzen Tag flog hinab ich, mit sinkender Sonne schlug ich auf Lemnos auf, nur noch wenig Leben war in mir. Gleich umsorgten mich dort den gestürzten Männer der Sintir. Sprach's, und da lächelte Hera, die Göttin mit hellweißen Armen. Lächelnd nahm sie vom Sohn mit der Hand den Becher entgegen. Der aber schenkte rechts hin allen den anderen Göttern fort und fort süßen Nektar ein, vom Mischkrug ihn schöpfend. Unauslöschliches Lachen brach aus bei den seligen Göttern, wie sie Hephaistos keuchend sich tummeln sahen durchs Haus hin. Also schmausten sie da den ganzen Tag, bis die Sonne sank und ihr Herz ermangelte nicht des gebührenden Anteils und nicht der herrlichen Leier, die Apollon erklingen ließ, noch der Musen, die im Wechsel wohltönend sangen. Als aber dann das strahlende Licht der Sonne gesunken, gingen sie dann, sich niederzulegen, ein jeder nach Hause, wo einem jeden sein Haus der berühmte doppelte Lahmfuß, Meister Hephaistos, gebaut mit kunstgeschickten Gedanken. Zeus, der Olympier, der Blitzeschleudrer, schritt hin nun zum Lager, wo er auch sonst immer ruhte, wenn süßer Schlaf ihn erfüllte. Dieses bestieg er und schlief bei der goldenthronenden Hera. Zweiter Gesang. Agamemnons Traum. Heeresprobe. Aufstellung der beiden Heere. Schiffskatalog. Da nun schliefen die anderen Götter und rosshaarbehelmten Männer die ganze Nacht. Nur Zeus umfing nicht der süße Schlaf. Er grübelte vielmehr im Herzen, wie er Achilleus ehre, doch viele Achaier bei den Schiffen vernichte. Folgender Plan erschien ihm in seinem Herzen als bester: einen Trugtraum dem Atreus-Sohn Agamemnon zu senden. Und er begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Eile jetzt, Trugtraum, hin zu den schnellen Schiffen Achaias. Kamst du dann an in der Hütte von Atreus-Sohn Agamemnon, sage ihm alles ganz ohne Verfälschung, so wie ich's dir auftrag. Rüsten heiße ihn die haupthaarumwallten Achaier in aller Eile, denn leicht könnte er jetzt erobern der Troer Stadt mit den breiten Straßen. Nicht länger sind des Olympos ewige Götter uneins. Hera stimmte sie nämlich alle mit Bitten um. Wir gewähren ihm, Ruhm zu erlangen. Sprach's, und der Traum zog los, nachdem er den Auftrag vernommen, und gelangte flugs zu den schnellen Schiffen Achaias. Und er schritt hin zum Atreus-Sohn Agamemnon und traf ihn schlafend in seiner Hütte, von göttlichem Schlummer umgossen. und er trat hinter ihn, dem Neleus Sohn gleichend, dem Nestor, den Agamemnon am meisten ja schätzte unter den Alten. Als er sich diesem gleichgemacht, sprach der göttliche Traum nun: »Schläfst du des Atreus Sohn, des beherzten Rossebezähmers? Nicht darf ein Mann des Rats die ganze Nacht hindurch schlafen, dem die Krieger sind anvertraut, der so sehr in der Pflicht steht. Jetzt vernimm du mich schnell. Ich bring dir Botschaft von Zeus her, der, wenngleich er auch fern ist, dich stark umsorgt und bedauert. Rüsten heißt er dich, die Haupthaare umwallten Achaier in aller Eile, denn leicht könntest du jetzt erobern der Troer Stadt mit den breiten Straßen. Nicht länger sind des Olympos ewige Götter uneins.« Hera stimmte sie nämlich alle mit Bitten um. »Und den Troern sind Leiden verhängt von Zeus her. Doch du behalt dies im Kopf, und nicht soll Vergessen dich ergreifen, sobald der süße Schlummer dich loslässt.« So sprach er und ging hinweg und ließ ihn zurück dort, dem Nachsinnen im Geist, was sich nicht sollte erfüllen. Denn er wähnte zu nehmen Priams Stadt noch an jenem Tag, der Narr, nicht wissend, was Zeus für Dinge erdachte. Dieser sah vor, noch weiter Schmerzen und Stöhnen den Troern und den Danaern aufzuerlegen in mächtigen Schlachten. Und er erwachte vom Schlaf, noch umtönt von der göttlichen Stimme, setzte sich aufrecht hin und tauchte ein in ein weiches, schönes und frisches Hemd und warf sich den Mantel darüber, band sich unter die schimmernden Füße schöne Sandalen, hängte sich um die Schultern das Schwert mit silbernen Nägeln, nahm dann den Stab, der niemals zerstörbar, ein Erbstück der Väter, und schritt mit ihm zu den Schiffen der erzumschirmten Achaier. Da stieg Eos, die Göttin, hinauf zum hohen Olympos, Zeus und den anderen Göttern das Licht des Tags anzukünden. Jener aber gebot den weithin tönenden Rufern, zur Versammlung zu rufen, die Haupthaar umwallten Achaier. Die also riefen es aus, und im Nu kamen jene zusammen. Aber zuvor berief er noch ein den Rat der erhabenen Alten bei Nestors Schiff, des aus Pylos stammenden Königs. Diese berief er ein und entwarf einen sinnigen Plan dann. »Hört, ihr Freunde, ein göttlicher Traum erschien mir im Schlafe während ambrosischer Nacht und am meisten dem göttlichen Nestor glich er an Aussehen, Größe und Wuchs, ihm aufs Äußerste ähnlich. Und er trat hinter mein Haupt und sprach mich an mit den Worten: Schläfst du des Atreus Sohn, des beherzten Rossebezähmers? Nicht darf ein Mann des Rats die ganze Nacht hindurch schlafen, dem die Krieger sind anvertraut, der so sehr in der Pflicht steht. Jetzt vernimm du mich schnell. Ich bringe dir Botschaft von Zeus her, der, wenngleich er auch fern ist, dich stark umsorgt und bedauert. Rüsten heißt er dich, die Haupthaar umwallten Achaier in aller Eile, denn leicht könntest du jetzt erobern der Troer Stadt mit den breiten Straßen. Nicht länger sind des Olympos ewige Götter uneins, Hera stimmte sie nämlich alle mit Bitten um, und den Troern sind Leiden verhängt von Zeus her, doch du behalt dies im Kopf. So sprach er und flog dann augenblicklich davon, und der süße Schlummer verließ mich. Sehen wir, ob's uns gelingt, die Achaier zum Kampfe zu rüsten. Erst will mit Worten ich sie auf die Probe stellen, wie's Brauch ist, und den Rückzug auf ruderreichen Schiffen befehlen. Ihr aber alle sucht sie zurückzuhalten mit Worten. So sprach er und setzte sich hin. Unter ihnen erhob sich Nestor, der Gebieter über das sandreiche Pylos. Gutes sinnend ergriff er das Wort und sagte vor ihnen: Freunde, der Argeier Führer, ihr und Berater, hätte diesen Traum uns ein anderer Achaier berichtet, würden wir Trug ihn nennen, mehr noch den Rücken ihm kehren. Aber ihn träumte, der sich der beste Achaier zu sein rühmt. Sehen wir, ob's uns gelingt, die Achaier zum Kampfe zu rüsten. so sprach er, und ging dann als erster fort aus dem Rate. Gleich nach ihm standen auf, gehorchend dem Hirten des Kriegsvolks, Szepter tragend die Fürsten. Es stürmten herbei jetzt die Krieger, wie in dichten Schwärmen heranziehen die Völker der Bienen, die stets aufs Neue sich aus der Höhlung im Felsen ergießen, traubenweise fliegen sie hin zu den Blüten des Frühlings, dahin schwärmen die einen, die anderen wiederum dorthin, so rückten deren Völker heran von den Schiffen und Hütten, zahlreich, in Reihen, entlang am tief eingeschnittenen Ufer, Schar um Schar zur Versammlung. Es war unter ihnen Zeus' Botin Ossa entbrannt, das Gerücht, das sie antrieb, sich zu versammeln, und der Versammlungsplatz toste, und unten dröhnte die Erde, wie die Mannen sich setzten. Da herrschte Getümmel, laut schreiend suchten neun Herolde sie zu zügeln, ob sie nicht endlich ließen das Lärmen und liehen ihr Ohr den göttlichen Fürsten. Endlich setzte sich das Heer, auf den Sitzen gezügelt, und stellte ein das Gelärm. Da stand Agamemnon, der Herrscher, auf und hielt den Stab, den Hephaistos kunstvoll gefertigt. Einst gab Hephaistos diesen Zeus Kronion, dem Herrscher. Zeus aber gab ihn dann dem Geleiter, dem Töter des Argos, Hermes, der Herr, aber gab ihn dem rossepeitschenden Pelops, Pelops dann gab ihn dem Atreus weiter, dem Hirten des Kriegsvolks. Atreus ließ sterben zurück ihn dem lämmerreichen Thyestes, der wiederum hinterließ ihn Agamemnon zu tragen, dass er damit viele Inseln und ganz Argos beherrsche. Auf ihn gestützt sprach dieser zu den Argeiern die Worte: Freunde, Helden der Danaer, Waffengenossen des Ares. Schlimm hat Zeus, der Kronide, verstrickt mich in schwere Verblendung. Ach, der Grausame, der mir zuvor verbindlich versprochen, heimkehren würde ich erst, wenn Ilios Mauern gefallen. Doch nun beschloss er schlimmen Trug und zwingt mich nach Argos ruhmlos zurückzukehren, nachdem ich viel Kriegsvolk verloren. Folglich muß es Zeus dem Übermächtigen lieb sein, der doch schon die Burgen vieler Städte zerstört hat und noch zerstören wird, denn seine Kraft ist die größte. Denn dies ist schimpflich zu erfahren, auch für die Nachwelt, dass so vergeblich ein solches, so großes Heer der Achaier, ohne sich durchzusetzen, Krieg führt und streitet mit Männern von geringerer Zahl, und noch ist kein Ende ersichtlich. Denn wären wir gewillt, die Achaier und auch die Troer einen Treubund zu schließen, uns beide zählen zu lassen, und die Troer sammelten sich, so viele hier zu Haus sind, und wir Achaier würden in Zehnergruppen uns teilen, und jede Gruppe wählte sich einen Troer als Mundschenk. Viele Zehnschaften würden da wohl eines Schenken ermangeln. So viel zahlreicher sind, sag ich, die Söhne Achaias als die Troer, soweit sie Bewohner der Stadt sind. Als Helfer sind jedoch aus vielen Städten noch Lanzenschwinger zugegen, die mich mit Macht vom Ziel abhalten und mir verwehren, Ilios gut gebaute Stadt, so mein Wunsch, zu zerstören. 9 Jahre sind's ja schon des großen Zeus, die vergangen, und schon modern die Balken der Schiffe, verrotten die Taue, unsere Frauen aber und noch unmündigen Kinder sitzen herum in den Häusern und warten. Wir aber haben noch nicht vollendet das Kriegswerk, um dessen Willen wir kamen. Auf denn, befolgen wollen wir's alle, wie ich es sage, ziehen wir auf den Schiffen zurück uns in unsere Heimat. Troja mit seinen breiten Straßen erobern wir nicht mehr. Sprach's und wühlte ihnen in der Brust das Gemüt auf, allen im Heer, die zuvor nicht mit angehört, die Beratung. Aufgerührt wurde da die Versammlung wie mächtige Wogen in der Ikarischen See, die der Ost- und der Südwind entfesseln, wenn aus den Wolken des Vaters Zeus darauf sie sich stürzen. Und wie der West das tiefe Kornfeld aufrührt, wenn heftig brausend heran erstürmt, und dieses nickt dann mit den Ehren, so wurde aufgerührt deren ganze Versammlung, und schreiend stürmten sie hin zu den Schiffen, und unter den Füßen hervor stieg wirbelnd empor der Staub. Sie trieben einander, die Schiffe anzupacken und sie zu ziehen in die heilige Salzflut, und sie räumten die Furchen. Es stieg bis zum Himmel das Lärmen aller, die heimwärts strebten. Den Schiffen schlug man weg die Stützen. Wieder das Schicksal wär den Argeiern da Heimkehr erwachsen. Hätte nicht Hera zu Athene die Worte gesprochen. Nein, doch Atrytone, des ägistragenden Zeus Kind. So sollen denn nach Hause ins liebe Land ihrer Väter über den breiten Rücken des Meers die Argeier entfliehen? Dann ließen sie zum Jubeln dem Priamos und seinen Troern Helena, Argos Kind, zurück, um die der Achaier viele vor Troja starben, fernab dem Land ihrer Väter. Nein, gehe jetzt durch das Heer der erzumschirmten Achaier, halte dort jeglichen Mann zurück mit behutsamen Worten und lass sie nicht ins Meer ziehen, die Schiffe, die beiderseits runden. Sprach's, und Athene gehorchte, die funkeläugige Göttin, schritt dann hin und schwang rasch sich herab von den Höhen des Olympos und gelangte flugs zu den schnellen Schiffen Achaias. Da fand sie vor den Odysseus, Zeus ebenbürtig an Klugheit, stillstehend. An sein Schiff, das schwarze, gut überdeckte, rührte er nicht, war doch Kummer ins Herz und Gemüt ihm gedrungen. Nah zu ihm tretend sprach da die funkeläugige Pallas, Zeus Spross, Sohn des Laertes, erfindungsreicher Odysseus, so also wollt ihr nach Hause ins liebe Land eurer Väter jetzt entfliehen, in die ruderreichen Schiffe euch stürzend? Dann ließet ihr zum Jubeln dem Priamos und seinen Troern Helena, Argos Kind, zurück, um die der Achaier viele vor Troja starben, fernab dem Land ihrer Väter. Nein, gehe jetzt durch das Heer der Achaier und zögere nicht länger, halte dort jeglichen Mann zurück mit behutsamen Worten und lass sie nicht ins Meer ziehen, die Schiffe, die beiderseits runden. Sprach's, der vernahm die Stimme der Göttin, die da gesprochen. Und er lief los und warf ab den Mantel, doch den hob der Herold Eurybates aus Ithaka auf, der ihm folgte als Diener. Selbst aber trat er dem Atreus Sohn Agamemnon entgegen und nahm ihm ab den ererbten Stab, der niemals zerstörbar, und schritt mit ihm zu den Schiffen der erzumschirmten Achaier. Wen von den Königen oder Männern von Rang er auch antraf, den hielt er mit sanften Worten zurück, zu ihm tretend. »Bist du bei Trost? Nicht steht es dir an, wie ein Feigling zu bangen, sondern setz selbst dich hin und heiß sich setzen die Mannen. Noch weißt du ja nicht sicher, wie der Atride gesinnt ist. Jetzt stellt er sie auf die Probe, bald straft er die Söhne Achaias. Haben nicht alle im Rat wir gehört, wie er sich geäußert? Dass er sich nur nicht erzürnt und züchtigt die Söhne Achaias. Groß ist die Leidenschaftlichkeit des Königs, den Zeus nährt. Zeus entstammt seine Würde, es liebt ihn Zeus, der auf Rat sind. Welchen Mann aus dem Volke auch sah und antraf beim Schreien, den schlug er mit dem Stab und fuhr ihn an mit den Worten, »Bist du von Sinnen? Sitz still und hör auf die Rede von andern, die mehr taugen als du.« Ohne Kampfgeist bist du, ohne Wehrkraft, und nichts zählst du, weder im Kampf noch bei der Beratung. Nicht alle wollen wir hier doch Könige sein, wir Achaier. Ungut ist die Befehlsgewalt vieler.

und im Nu kamen jene zusammen, aber die um den Atreus-Sohn, die Fürsten, die Zeus nährt, schufen geschäftig Ordnung, darunter Athene, die Ägis haltend, die ungemein kostbar und alterslos war und nicht sterblich. Von dieser hingen herab aus lauterem Gold 100 Quasten, alle schön gezwirnt, 100 Rinder wert eine jede. Mit dieser stürmte sie blitzend dahin durchs Heer der Achaier, trieb sie zum Gehen an und rief im Herz eines jeden wach die Kraft, unentwegt sich in Krieg und Schlacht zu bewähren. Gleich wurde ihnen das Kämpfen reizvoller noch als die Heimkehr in den bauchigen Schiffen ins liebe Land ihrer Väter. Wie ein vernichtendes Feuer abbrennt unendliche Waldung auf den Gipfeln des Bergs, und sein Schein ist weithin zu sehen, so drang, als sie da schritten, von ihrer herrlichen Rüstung hell erstrahlend, ein Glanz durch den Äther hinauf bis zum Himmel. Und wie zahllose Schwärme von geflügelten Vögeln, Gänsen oder Kranichen, auch langhalsigen Schwänen, auf der asischen Wiese an des Kaistrios Fluten hierhin und dorthin fliegen, prunkend mit ihren Flügeln und mit Gekreisch sich lagern, so daß die Auen erbrausen, so strömten deren zahllose Schwärme aus Schiffen und Hütten in die Skamanderebene hinein. Schrecklich ertönte die Erde unter dem Widerhall der Tritte der Männer und Pferde. Halt machten sie auf der blumenreichen Au des Skamandros, endlos an Zahl, gleich den sprossenden Blättern und Blumen im Frühling. So wie der dicht sich drängenden Fliegen zahllose Schwärme, die hin und her im Stall des Herdenviehs schwirren und sirren, wenn zur Frühlingszeit die Milch die Bottiche auffüllt. Ebenso zahlreich stellten die haupthaarumwallten Achaier sich in der Ebene den Troern entgegen, voll Drangs sie zu töten. Und wie die Ziegenhirten weit schweifende Herden von Ziegen leicht wieder sondern, wenn sie auf der Weide sich mischten, so verteilten die Führer die Mannen, die hier, jene dorthin, um in die Schlacht zu ziehen. Mit dabei Agamemnon, der Herrscher, gleichend an Augen und Haupt dem Zeus, dem freudigen Donnerer, an den Hüften dem Ares und an der Brust dem Poseidon. So wie ein Stier in der Herde bei weitem hervorsticht vor allen, denn er ragt heraus unter all den versammelten Rindern, so machte Zeus, dass an jenem Tag der Atride sich abhob von den vielen Kriegern und unter den Helden herausstach. Sagt mir jetzt, Musen, die ihr bewohnt die olympischen Häuser, denn ihr seid Göttinnen, allgegenwärtig wie auch allwissend, wir aber hören nur die Kunde und wissen rein gar nichts, welches die Führer der Danaer waren und ihre Gebieter. Freilich, die große Masse der Krieger könnte ich nicht künden und nicht benennen, selbst wenn ich 10 Zungen hätte, 10 Münder, eine nicht brechende Stimme, ein Herz so belastbar wie Bronze, wenn die olympischen Musen des Zeus, des Trägers der Ägis-Töchter, mir nicht verrieten, wie viele nach Ilios kamen. Aber die Führer der Schiffe nenne ich, und sämtliche Schiffe. Die Böoter führten Penelos an und Leitos, Arkesilaos auch und Klonios und Protoenor. Sie bewohnten Hyrie und das felsige Aulis, Scheunos, Skolos, Eteonos, das Reich ist an Schluchten, Thespeia, Mykalessos mit weiten Flächen und Graia und die um Harma wohnten, Eleison und auch Erythrai, die Elion, Peteon auch besaßen, sowie auch Hyle, Okalee auch und Medeon, die treffliche Festung, Kopai, Eutresis und das mit Tauben gesegnete Thisbe, die Koroneia und Haliartos mit grünenden Wiesen und die Plataia besaßen und die Glisas bewohnten, die Hypothebai besaßen, die wohlerrichtete Festung, Onchestos, das Geweihte, den prangenden Hain des Poseidon, die das traubenreiche Arne besaßen, Mideia und das hochheilige Nisa und Anthedon, das am Rand liegt. Von denen fuhren 50 Schiffe mit, und an jedes hatten 120 junge Boioter bestiegen, die in Orchomenos wohnten, der Minyr-Stadt, und Aspledon führten Askalaphos an und Jalmenos Söhne des Ares, die Astyoche im Hause des Aktor, des Sohnes des Azeus, einst geboren, die achtbare Jungfrau dem kräftigen Ares, der sich ihr heimlich im Söller, in den sie gestiegen, vereinte. Von diesen folgten 30 bauchige Schiffe in Reihe. Aber die Phoker führten Epistrophos an und Schedios, Söhne des tapferen Iphitos, der von Naubolos stammte, die Kyparissos besaßen und das felsige Pytho und das hochheilige Krisa, Daulis und Panopos und die um Anemoreia und um Hyampolis wohnten und die entlang des Kephissos lebten, des herrlichen Stromes, und die Lilaia besaßen an des Kephissos Quellen. Die hatten 40 schwarze Schiffe in ihrem Gefolge. Die stellten nun geschäftig auf die Reihen der Phoker, und sie rüsteten nah den Boiotern links sich zum Kampfe. Ajas, der Schnelle, führte die Lokra, der Sohn des Oileus, kleiner und nicht so groß wie der Telamonier Ajas, sondern weit kleiner, schmächtig zwar mit linnenem Panzer, doch stach er aus die Achaier und Panhellenen im Speerkampf. Die Kaliaros, Kynos bewohnten und auch Opoeis, Bessa, Scarfe auch und Augeiai, das so lieb ist. Tarfe und auch Tronion an des Boagrios fluten. Der hatte 40 schwarze Schiffe in seinem Gefolge von den Lokrern, die jenseits des heiligen Euboia wohnen. Doch die Euboia hatten die kampfwutbeseelten Abanter, Chalkis, Eiretria und Histiaia, das reichest an Trauben, Kerinthos auch am Meer und die steile Festung von Dion, und die Charystos hatten und die, die Styra bewohnten. Die führte Elephenor an, Gefolgsmann des Ares, des Chalkordon Sohn, der Führer der kühnen Abanter. Und ihm folgten mit langem Haar hinten die schnellen Abanter, Lanzenkämpfer voll Drangs, mit vorgehaltenen Lanzen aufzubrechen die Panzer um die Brust ihrer Feinde. Der besaß 40 schwarze Schiffe in seinem Gefolge. Und die Athen besaßen die wohlerrichtete Festung, das Gebiet des Recken Erechtheus, den einst Athene aufzog, die Tochter des Zeus, ihn gebar die fruchtbare Erde, und in Athen einsetzte im kostbaren eigenen Tempel. Dort stimmen gnädig ihn mit Opfern von Stieren und Lämmern die athenischen Bürger alljährlich an seinem Festtag. An deren Spitze wiederum stand Peteos Sohn Menestheus. Nie wurde dem gleich ein anderer Mann auf der Erde geboren, Pferdegespanne zu ordnen und schildgewappnete Männer. Mit ihm konnte nur Nestor sich messen, er war ja auch älter. Der hatte 50 schwarze Schiffe in seinem Gefolge, Ajas aber führte aus Salamis 1 Dutzend Schiffe und ließ sie Stellung beziehen bei den Reihen der Athener. Doch die Argos besaßen und das ummauerte Tiryns, Hermione, Asine auch, tiefe Buchten beherrschend, und Troizen, Eiones, Epidauros, Reben gesegnet, und die Aigina hatten und Mases, die Söhne Achaias, die wiederum führte an Diomedes, der tüchtige Rufer, Sthenelos auch, Kapaneus, eigener Sohn, des weithin Berühmten. Mit denen ging als dritter Euryalos, der einem Gott glich, er, des Mekistos Sohn, des Herrschers von Talaos stammend. Alle jedoch führte an Diomedes, der tüchtige Rufer. Die hatten 80 schwarze Schiffe in ihrem Gefolge, und die Mykene besaßen, die wohlerrichtete Festung und das reiche Korinth, Kleonai auch, das trefflich gebaute Orneai auch und das liebliche Araityrae und Sikion, wo Adrestos zu Anfang als König regierte, und die Hyperesie sowie Gonoessa, das Steile, und die Pelene hatten und die rings um Aigion wohnten und hin durchs ganze Aigialos und ums weite Helike, die führte 100 Schiffe stark, der Fürst Agamemnon, der Atride. Dem folgten die weitaus meisten und besten Krieger. Er selbst hatte angelegt die funkelnde Rüstung, Siegesstolz, und er ragte heraus unter allen den Helden, weil er der Beste war und die meisten Krieger erführte. Und die Lakedaimons schluchtreiche Senke besaßen Pharis und Sparte, sowie das mit Tauben gesegnete Messe, und Bryseai bewohnten und Augeai, das so hübsche, und die Amyklai besaßen und Helos, die Festung am Meere, und die Laas besaßen und die rings um Eutilos wohnten, die führte ihm Menelaos, sein Bruder, der tüchtige Rufer, in 60 Schiffen. Gesondert rüsteten sie sich zum Kampfe. Und unter ihnen ging er selbst, seinem Kampfmut vertrauend, und trieb sie an zur Schlacht, denn er strebte im Herzen am meisten, sich zu rächen für Helenas seelische Qualen und Seufzer. Und die Pylos bewohnten und das hübsche Arene, Tryon, die Furt des Alpheios, das wohlerrichtete Aipy, die Kyparisäis, die Amphigeneia bewohnten, und Pteleos und Helos und Dorion, dort, wo die Musen Tamyris stellten, den Thraker und ihn des Gesanges beraubten, der von Euchalia her, vom Euchalia Eurytos herkam, denn er rühmte sich prahlend zu siegen und sängen die Musen höchstpersönlich, die Tochter des Zeus, des Trägers der Ägis. Die aber blendeten ihn wild erzürnt und nahmen sein Singen ihm weg, das Göttliche, hießen das Kithara-Spiel ihn vergessen. Die führte Nestor an, der Gerenier, der Lenker der Rosse. Von diesen folgten 90 bauchige Schiffe in Reihe. Doch die Arkadien und am steilen Gebirge Kylene hatten beim Aipythos-Grab, wo die Männer taugen zum Nahkampf, die Phäneos bewohnten und Orchomenos, reich an Kleinvieh, Ripe, Stratie und das windumtoste Enispe, und die Tegee hatten und Mantinee, das Hübsche, und die Stymphelos hatten und Parasie bewohnten. Diese führte Ankaios Sohn Agapenor, der Herrscher, in 60 Schiffen. Ein jedes hatten arkadische Männer zahlreich bestiegen, die sich darauf verstanden zu kämpfen. Gab ihnen doch Agamemnon selbst, der Herrscher der Männer, gut überdeckte Schiffe, das weinfarbene Meer zu durchqueren, der Atride, da sie die Geschäfte des Meers nicht betrieben, und die Buprasion und das göttliche Elis bewohnten, alles, was Hyrmine und Myrsinos, das ganz am Rande und der Olenische Fels und Alesion deutlich umgrenzen, die hatten 4 Gebieter, und einem jeglichen folgten 10 schnelle Schiffe, welche an Bord hatten viele Epeier. Diesen waren Amphimachos und auch Talpios Führer, Kteatos und des Eurytos Söhne, Enkel des Aktor. Jenen der Enkel des Amarynkos, der starke Diores, aber die 4. führte Polyxenos, Göttern vergleichbar, Agasthenes Sohn, Augeias Enkel, des Herrschers. Die von Dulichion aber und den heiligen Echinai, Inseln, die jenseits liegen des Meers gegenüber von Elis, die wieder führte Meges an, gewichtig wie Ares, welchen Phyleus, der Zeusgeliebte Lenker der Rosse, zeugte, der einst nach Dulichion umzog, voll Zorn auf den Vater. Der hatte 40 schwarze Schiffe in seinem Gefolge. Aber Odysseus führte die Kephallenen, die Kühnen, welche Ithaka hatten, und Neritons rauschenden Laubwald, die in Korkyleia wohnten und im rauen Aigilips, und die Zakynthos hatten und die rings Samos bewohnten und die das Festland besaßen, den Küstenstrich gegenüber. Diese führte Odysseus, Zeus ebenbürtig an Klugheit. Und ihm folgten 12 Schiffe mit zinnoberroter Beplankung. Und die Aitoler führte Thoas, der Sohn des Andraimon, die, welche Pleuron bewohnten, und Olenos, wie auch Pylene, Chalkis, nahe dem Meer, sowie Kalydon, reich an Felsen. Nicht lebten nämlich mehr Eunos, des mutigen Söhne, noch er selbst. Und tot war auch Meleagros, der Blonde. Thoas oblag drum die Obergewalt im Volk der Aitoler. Der hatte 40 schwarze Schiffe in seinem Gefolge. Idomeneus, der Speerberühmte, führte die Kreter, welche Knossos besaßen, und das ummauerte Gortyn, ferner Lyktos und Miletos, Lykastos auch, das weiß schimmert, und Phaistos und Rhythion, wohlbesiedelte Städte, und die sonst noch auf Kreta, dem Hundertstädtigen, wohnten. Die also führten der speerberühmte Idomeneus an und Meriones, gleichend dem männermordenden Ares. Die hatten 80 schwarze Schiffe in ihrem Gefolge. Und Tlepolemos, der Heraklide, der Starke und Große, führte aus Rhodos 9 Schiffe von den Rhodiern, den Stolzen, die ganz Rhodos bewohnten, gegliedert in dreierlei Teile, Lindos, Jelysos und Kamiros, das so weiß schimmert. Die also führte der speerberühmte Tlepolemos, welchen Astyochea einstmals dem Herakles hatte geboren, die aus Ephyra er mitgebracht vom Flusse Seleis, als er viele Städte zerstörte von Kriegern, die Zeus nährt. Aufgewachsen nun im Palast, dem trefflich Gefügten, brachte Tlepolemos alsbald um den Onkel des Vaters, den schon alten Likymnios, einen Gefolgsmann des Ares. Rasch ließ er Schiffe zimmern, und als er viel Kriegsvolk versammelt, brach er zur Flucht auf über das Meer, denn ihm drohten die anderen Kinder und Kindeskinder des mächtigen Herakles Rache. Doch er kam dann nach Rhodos auf Irrfahrt und Schmerzen erduldend. Und dreigeteilt nach Stämmen geschah dort die Siedlung, und Liebe floss ihnen zu von Zeus, dem Herrscher der Götter und Menschen. Und unsäglichen Reichtum ließ auf sie regnen Kronion. Nireus führte aus Syme 3 ebenmäßige Schiffe, Nireus des Charops, Sohn des Herrschers, und der Aglaie, Nireus, der als der schönste Mann nach Troja gekommen, aller Danaer nach dem tadelfreien Peliden. Doch war er schwach und nur von wenig Kriegsvolk begleitet. Und die Nesyros hatten und Krapatos ferner und Kasos, Kos auch, die Stadt des Eurypylos und die Inseln Kaldynae, diesen waren Phaidippos und auch Antiphos Führer, beide des Thessalos Söhne, des Herakliden, des Herrschers. Von diesen folgten 30 bauchige Schiffe in Reihe. Dann auch noch diese, die das pelasgische Argos bewohnten, alle, die Alos Alope besiedelten, ferner auch Trechis und die Phtie hatten, und Hellas mit herrlichen Frauen, Myrmidonen genannt, Hellenen und auch Achaier. Bei denen war 50 Schiffe stark der Führer Achilleus. Doch die gedachten nicht des furchtbar tosenden Krieges, denn da war keiner, der ihnen angeführt hätte die Reihen. Lag bei den Schiffen doch der fußschnelle, edle Achilleus, zürnend ob Briseis, der Jungfrau mit herrlichen Locken, die er aus Lyrnessos nach mühsamem Kampf sich erwählte, als er zerstört hatte Lyrnessos und die Mauern von Thebe, niedergestreckt Epistrophos, Mynes auch, Lanzenberühmte, Söhne des Eunos, des Selepios Sohnes, des Herrschers. Da lag er, um sie trauernd. Bald sollte er sich wieder erheben. Und die Phylake hatten und Pyrasos mit seinen Blumen, Demeters heiligen Hain und Iton, die Mutter der Schafe, und auch Antron, das am Meer liegt, sowie Pteleos, das so grasreich. Die führte Protesilaus an, der den Kampf liebt wie Ares, als er noch lebte. Doch da hielt schon fest in die Erde die Schwarze, und rings zerkratzt blieb seine Gattin zurück in Phylake, und halbfertig sein Haus. Ihn erschlug ein Dardaner Krieger, als vom Schiff er herabsprang, als weitaus erster Achaier. Aber nicht führerlos waren sie, wenngleich sie den Führer vermissten, sondern es ordnete sie Podarkes, Gefolgsmann des Ares, Iphiklos Sohn des herdenreichen Phylakes Sohnes, Protesilaos, des beherzten leiblicher Bruder, jünger nur an Geburt. Es war ja älter und besser Heros Protesilaos, streitbar wie Ares. Den Kriegern fehlte es nicht am Führer, wenngleich sie den Edlen vermissten. Der hatte 40 schwarze Schiffe in seinem Gefolge. Und die Pherei bewohnten am See von Beube gelegen, Beube, Glaphyrei, Iaolkos, das trefflich gebaute. Admetos leiblicher Sohn führte diese an in 11 Schiffen. Eumelos, den von Admetos einst Alkestis empfing, die göttliche unter den Frauen, die schönste von Pelias Töchtern. Und die ferner Metone und Taumakie bewohnten, und die Meliboia hatten, und Olizon, das so raue, die führte Philoktetes an, ein Meister des Bogens, in 7 Schiffen. 50 Ruderer waren in jedes eingestiegen, um kundig des Bogens kraftvoll zu kämpfen. Der aber lag auf der Insel, starke Qualen erleidend auf der hochheiligen Lemnos, wo ihn zurück die Achaier ließen, als er am Biss litt der unheilsinnenden Schlange. Dort lag dieser betrübt. Doch sollten sich bald die Argeier bei ihren Schiffen an Philoktetes, den Herrscher, erinnern. Aber nicht führerlos waren sie, wenngleich sie den Führer vermissten, sondern sie ordnete Medon, Oilos nicht ehlicher Sprössling, welchen Rene empfing von Oilos, dem Städtezerstörer. Und die Trike hatten Itome, das Felsstufenreiche, und auch Euchalie, Eurytos Stadt des Euchaliers, die wiederum führten an die beiden Asklepios-Söhne, gute Heiler, die zwei, Podalerios sowie Machaon. Von diesen folgten 30 bauchige Schiffe in Reihe, und die Ormenion hatten und den Quell Hypereia, und die Asterion hatten und Titanos kalkweiße Gipfel führte Eurypylos an, der strahlende Sohn des Euaimon. Der hatte 40 schwarze Schiffe in seinem Gefolge, und die Argissa hatten und die Gyrtone bewohnten, Orte, Elone, Oloroson auch, die Stadt, die weiß schimmert. Die führte Polypoetes an, der beharrliche Kämpfer des Peirithoos Sohn, den Zeus, der Unsterbliche, zeugte. Ihm, dem Peirithoos, aber gebar ihn Hippodameia an dem Tag, da er an den behaarten Kentauren sich rächte und sie vom Pelion fortstieß und zu den Aitikern hinabtrieb. Doch nicht allein. Leonteus war mit ihm, Gefolgsmann des Ares, Koronos Sohn, des hochgesinnten Sohnes des Kainos. Die hatten 40 schwarze Schiffe in ihrem Gefolge. 22 Schiffe brachte Gunois mit aus Kyphos. Dem folgten die Aeniener und standhaft im Kampf die Peraiber, die um das sturmumtoste Dodone sich niedergelassen und die am lieblichen Titaresios Felder bestellten, der in den Peneios ergießt schön strömendes Wasser. aber sich nicht vermischt mit dem silberstrudelnden Strome, sondern gleich wie Öl über ihn oben drüber hinwegfließt, ist er vom schrecklichen Eiseswasser des Stücks doch ein Ausfluss. Und die magneterführte Protoos, Sohn des Tendredon, die um den Peneios und den waldigen Pelion wohnten, diese also führte Protoos an, der Geschwinde, der hatte 40 schwarze Schiffe in seinem Gefolge. Dies also waren die Führer der Danaer und die Gebieter. Wer nun von denen der Beste war, das sag du mir, Muse, von ihnen selbst und den Pferden aus der Atriden Gefolge. Weitaus die trefflichsten Pferde gehörten dem Enkel des Pheres, welche Eumelos antrieb, im Lauf so schnell wie die Vögel, von gleicher Farbe, gleich hohen Gruppen und gleichen Alters, die in Pereje gezüchtet, der Silberbogner Apollon, stuten sie beide, Panik und Flucht auslösend im Kriegskampf. Und von den Männern war Ajas, des Telamons Sohn, der Weitbeste, während Achilleus grollte. Denn der war bei weitem der Stärkere, wie auch die Pferde, die den Peliden den Trefflichen trugen. Doch dieser lag bei gekrümmten, meerdurchfahrenden Schiffen weiter auf Agamemnon grollend, den Hirten des Kriegsvolks, Atreus' Sohn. Seine Mannen hatten am Ufer des Meeres ihr Vergnügen am Diskuswerfen, am Schleudern von Speeren und am Bogenschießen. Die Pferde, ein jedes bei seinem Wagen rupfend den Klee und den Sumpf entsprossenen Eppich, die standen still. Gut verhüllt aber lagen die Wagen der Herren in den Hütten, die streiften, vermissend den Ares geliebten Führer, ziellos durch das Lager und mieden das Schlachtfeld. Doch jene schritten dahin, als würde der Boden von Feuer abgefressen. Es stöhnte der Grund, wie unter des Zeus, des freudigen Donnerers Groll, wenn die Erde erpeitscht und Typhoeus bei den Arimern, wo, wie sie sagen, ist es Typhoeus Schlafplatz. So stöhnte laut unter deren Füßen die Erde, als sie da schritten, und eiligst durchmaßen sie nun Trojas Ebene. Doch zu den Troern kam Iris als Botin mit windschnellen Füßen her vom ägistragenden Zeus mit der schmerzlichen Botschaft. Die berieten sich eben bei des Priamos Toren, alle am gleichen Ort versammelt, junge wie alte. Nah trat heran da und sprach zu ihm die fußschnelle Iris, glich sich an Stimme Polites, an dem Priamos-Sprössling, der als Späher der Troer, den schnellen Füßen vertrauend, auf Aisyetes des alten Grabhügel saß, ganz zu oberst, äugend, wann die Achaier vom Schiffsplatz aufbrechen würden. Dem also gleichend sprach zu ihm die fußschnelle Iris: Alter, immer sind lieb dir unverbindliche Worte wie einst im Frieden, doch Krieg, unentrinnbar, hat sich erhoben. Wahrlich, ich bin schon sehr oft zu Schlachten von Männern gekommen, aber noch nie sah ich solch ein Kriegsheer und ein so großes, wirklich Blättern gleich an Zahl oder Körnern des Sandes, ziehen sie durch die Ebene hin zur Stadt, um zu kämpfen. Hektor, dir aber trag ich vor allem auf, so zu handeln. Zahlreich sind ja in Priams Stadt die helfenden Truppen, alle mit anderer Sprache der weithin verbreiteten Menschen. Denen soll jeder jetzt Weisung erteilen, welchen er vorsteht, und diese führ er hinaus, hat sein Kontingent er geordnet. Sprach's. Und Hektor verkannte nicht die Worte der Göttin. Rasch löste er auf den Rat, und sie stürmten hin zu den Waffen. Und alle Tore sprangen auf, und heraus schoss das Kriegsvolk, Fußvolk und Wagenkämpfer. Und lautes Getöse erhob sich. Es gibt da vor der Stadt einen steil sich erhebenden Hügel, abseits im Feld, hier wie dort, an beiden Seiten umrundbar, den für ihr Teil die sterblichen Menschen Batieia nennen, Grab der sprunggeübten Myrine, hingegen die Götter. Dort formierten sich damals die Troer und ihre Helfer. Über die Troer gebot der große Helmschüttler Hektor, Priamos Sohn. Mit ihm legten die weitaus meisten und besten Krieger die Rüstung an, erpicht auf den Kampf mit den Lanzen. Die Dardanier führte der tüchtige Sohn des Anchises, er, Aeneas, den von Anchises empfing Aphrodite, als an den Hängen des Ida die Göttin dem Sterblichen beilag, doch nicht allein. Mit ihm die beiden Söhne Antenors, Akamas und Archelochos, jeglicher Kampfweise kundig. Und die in Zeleia wohnten, ganz unten am Fuße des Ida, Reiche, die das dunkle Wasser des Aesepos tranken, Troer, die führte an der strahlenden Sohn des Lykaon, Pandaros, welchem Apollon selbst den Bogen gegeben, und die Adresteia und das Gemeindegebiet von Apaisos und die Pythieia hatten Tereies ragende Höhen, die führten Adrestos an und Amphios, Linnen gepanzert, beide von Merops gezeugt, dem Perkosier, der besser als alle sich auf die Seherkunst verstand, und nicht seine Söhne ziehen ließ in den männervertilgenden Krieg, doch die beiden folgten ihm nicht, geführt von des schwarzen Todes Dämonen. Und die rings um Perkote und um den Praktios wohnten, Sestos, Abydos und Arispe das Göttliche hatten, die führte Asios, Hyrtakos Sohn, der Gebieter der Männer, Asios, Hyrtakos Sohn, den von Arispe die großen lohfarbenen Pferde hergebracht vom Fluss Seleis. Und Hippotos führte die lanzenberühmten Pelasger, deren Stämme Larisas schollige Fluren bewohnten. Neben Hippotos führte Pylaios, Ares Gefolgsmann, beide von Letos gezeugt, dem Pelasker, Teutamos Sprössling. Peraos aber, der Held sowie Akamas, führten die Thraker, alle, die der Hellespont stark strömend rings eingrenzt. Euphormos aber war Führer der lanzenbewehrten Kikonen, Troizenos Sohn, des Zeus genährten Sohnes von Keas. Und die Paionen mit krummem Bogen führte Pyreichmes, fernher von Amydon vom breiten Axiosstrome, dessen so schönes Wasser sich über das Erdreich verbreitet. Die Paphlagonen führte Pylaimenes wild und entschlossen, her von den Enetoi, der wilden Maultiereheimat, jene, die Kytoros hatten und rings um Sesamos wohnten und um den Fluss Parthenios prächtige Häuser bewohnten, Krommer auch, Aigialos, Erythinois rötliche Felsen, Hordios und Epistrophos führten die Halizonen fern von Alybe her, wo der Ursprung des Silbers sich findet. Chromis führte die Myser und Enomos, Vogelflugdeuter. Doch durch das Deuten wehrte nicht ab er das schwarze Verhängnis, sondern er starb von der Hand des fußschnellen Ajakos-Enkels in jenem Fluss, wo er auch noch andere Troer erlegte. Phorkys dann und Ascanios, gottgleich, führten die Phryger fern von Ascanie her, die ersehnten den Kampf in der Feldschlacht. Mestles und Antiphos aber führten an die Maioner, Söhne Telaimenes und der Nymphe des Sees Gygae. Die führten her die Maioner, die unterm Tmolos geboren. Nastes wiederführte die Karer, die fremdartig sprachen, die Milet, das dicht belaubte Gebirge der Phtirer, Maiandros Strom und Mykales steile Gipfel besaßen. Diese also führten Amphimachos an, sowie Nastes, Nastes, Amphimachos, beide Nomions strahlende Kinder. Nastes zog goldgeschmückt in den Kampf, so wie eine Jungfrau. Ach, der Narr, das schützte ihn nicht vor dem schlimmen Verderben, sondern er starb von der Hand des fußschnellen Ajakos-Enkels dort in dem Fluss, und das Gold trug davon der beherzte Achilleus. Sarpedon und der edle Glaukos führten die Lykier fernher aus Lykien, von den strudelnden Wassern des Xanthos. Dritter Gesang. Eide. Mauerschau. Alexandros und Menelaos Zweikampf. Aber nachdem sich die Einzelnen dann samt den Führern geordnet, rückten die Troer heran mit Gekreisch und Geschrei, so wie Vögel. Ganz so, wie das Gekreisch der Kraniche tönt unterm Himmel, die, wenn sie nun dem Winter entflohen und heftigem Regen, mit Gekreisch dann fliegen zu des Okeanos Fluten, den Pygmäenmännern Tod und Verderben zu bringen. Die tragen aus der Luft ihren Angriff vor, ihren schlimmen, sie aber schritten schweigend, die mutbeseelten Achaier, fest im Herzen entschlossen beizustehen einander. Wie von Gebirgesgipfeln Nebel herabgießt der Südwind, gar nicht lieb den Hirten, doch besser dem Dieb als die Nachtzeit, und der Blick reicht grad nur so weit, wie man einen Stein wirft. Also wirbelten ihre Tritte empor eine dichte Staubwolke, als sie da schritten. Sehr schnell war die Ebene durchmessen, als die los aufeinander schreitenden jetzt sich genähert, sprang bei den Troern aus der Kampflinie vor Alexandros, gottgleich, um seine Schultern ein Pantherfell und den krummen Bogen und ein Schwert, zwei Speere mit eherner Spitze schwingend, forderte er all die Besten von den Argeiern auf, gegen ihn zum Kampf sich zu stellen in schrecklicher Feindschaft. Doch als sie nun Menelaos bemerkte, der Ares Geliebte, wie er daherkam, mächtigen Schritts vor der Masse der Krieger, freute er sich wie ein Leu, wenn er auf ein mächtiges Aas stößt, sei's einen Hirsch mit Geweih, sei's eine verwilderte Ziege. In seinem Hunger gierig verschlingt er's, mögen dabei auch schnelle Hunde ihn hetzen und jugendlich rüstige Männer. So freute sich Menelaos, als gottgleich er Alexandros vor seinen Augen sah, denn er wollte den Frevler bestrafen, und gleich sprang er vom Wagen herab mit den Waffen zu Boden. Als den nun Alexandros, der Göttergleiche, bemerkte unter den vordersten Kämpfern, da traf es tief ihn im Herzen. Zu der Gefährten Schar wich er zurück, den Tod so vermeidend. Wie wenn ein Mann eine Schlange erblickt und in Panik zurückschnellt in des Gebirges Schluchten, und Zittern ergreift seine Glieder, und da weicht er zurück und Blässe befällt seine Wangen, so tauchte wieder zurück in die Masse der mutvollen Troer, zagend vor Atreus Sohn Alexandros, den Göttern vergleichbar. Doch den schalt Hektor, als er es sah, mit schmähenden Worten: Unheilspares, an Aussehen bester, nach Frauen verrückter, wärst du doch zeugungsunfähig, wärst unvermählt du gestorben, ja, das wär's, was ich wünschte, und das wär wohl auch viel besser, als solch ein Schandmal zu sein und Spottfigur für die andern. Wirklich, da lachen wohl höhnisch die haupthaarumwallten Achaier, dachten sie doch, ein Fürst sei dieser Vormann, denn schön sei seine Gestalt, doch ist innen drin kein Mumm und kein Kampfgeist. Bist du denn wirklich ein solcher, auf Meer durchfahrenden Schiffen über das Meer gefahren, geschätzte Gefährten dir sammelnd? Hast dich unter Fremde gemischt und ein Prachtweib entführt, dort aus einem fernen Land, die Verwandte erfahrener Krieger, deinem Vater zum großen Leid, auch der Stadt und dem Volke, doch für die Feinde zur Freude und zur Schmach für dich selber? Wenn du dich nun Menelaos stelltest, dem Ares Geliebten, merktest du, welch eines Mannes blühende Gattin jetzt dein ist? Nichts nützen dir dann das Seitenspiel und die Gaben der Kypris, nichts dein Haar und dein Aussehen, wenn im Staub du dich wälztest. Aber sehr ängstlich sind die Troer, sonst hättest du lang schon an ein steinernes Hemd für das Schlimme, das du getan hast. Ihm erwiderte drauf Alexandros, gleichend den Göttern: Hektor, da du mich zurechtgescholten hast, nicht zu Unrecht, ist dein Herz doch stets so hart wie die Schneide eines Beiles, das durch das Holz dringt unter dem Schlag eines Mannes, der kunstvoll Balken für Schiffe heraushaut, es mehrt noch die Schwungkraft des Mannes. So steckt in dir eine Denkart, die sich durch nichts lässt erschüttern. Wirf mir nicht vor, Aphrodites der goldenen, reizende Gaben sind doch nicht zu verwerfen, die prangenden Gaben der Götter, die sie ja selber verleihen. Doch selbst erwählt sie wohl keiner. Jetzt aber, da du willst, dass im Krieg ich kämpfe und streite, heiße die anderen Troer sich lagern und alle Achaier, lasst Menelaos den Ares Geliebten und mich in der Mitte uns begegnen zum Kampf um Helena und alle Güter. Wer von den beiden nun siegt und sich erweist als der Stärkere, der nehme alle Güter samt Frau und führe sie heimwärts. Ihr aber habt ihr eidlich ein Freundschaftsbündnis geschlossen, bleibt auf Trojas Fluren. Doch die sollen heimkehren nach Argos Rosse nährendem Land und Achaia voll prächtiger Frauen. Sprach es, und Hektor freute sich sehr, als die Rede erhörte, schritt in die Mitte und drängte zurück die Reihen der Troer, fasste den Speer in der Mitte, und die blieben alle still stehen. Gegen ihn spannten den Bogen die Haupthaar umwallten Achaier, zielend mit Pfeilen auf ihn und bereit mit Steinen zu werfen. Da aber schrie weithin Agamemnon, der Herrscher der Männer: »Nein, haltet ein, Argeier, werft nicht, ihr Söhne Achaias, denn dort macht Miene zu reden der helmerschütternde Hektor.« So sprach er, und die hielten inne im Kampf und verstummten eiligst. Und Hektor sprach inmitten beider Parteien: »Hört jetzt von mir, ihr Troer und gutgeschinnten Achaier, was Alexandros sagt, dessentwegen der Kampf hier entstanden. Alle anderen Troer, heißt er, und alle Achaier niederzulegen, die schönen Waffen zur nährenden Erde, er jedoch und Menelaos, Ares geliebt, in der Mitte sollen allein um Helena kämpfen und sämtliche Güter. Wer von den beiden siegt und sich als stärker erweist dann, der nehm die Güter alle samt Frau und führe sie heimwärts, aber wir andern, lasst eidlich uns schließen ein Bündnis der Freundschaft.« So sprach er, doch die verstummten alle und schwiegen. Und unter ihnen sprach auch Menelaos, der tüchtige Rufer: »Hört jetzt auch mich, traft auch mich im Herzen am meisten Kummer. Aber ich denke, dass nunmehr sich trennen sollten in Frieden die Argeier und Troer, nachdem ihr viel Schlimmes erlitten wegen meiner Fehde, die Alexandros begonnen. Wem von uns beiden nun der Tod und das Schicksal bestimmt ist, der möge tot sein. Ihr anderen aber trennt euch aufs Schnellste. Bringt jetzt zwei Lämmer herbei, das eine weiß, schwarz, das andere weiblich für Erde und Sonne. Zeus bringen wir noch ein drittes. Führt auch den mächtigen Priamos her, dass die Eide erschwöre, er selbst, denn arrogant sind seine Söhne und treulos, dass Zeus' Eide keiner durch einen Rechtsbruch verletze. Flatterhaft sind ja stets die Sinne der jüngeren Männer, doch wenn ein Greis mit dabei ist, nach vorn zugleich wie nach rückwärts schaut er, damit für beide Parteien das Beste herausspringt.« So sprach er, doch die freuten sich, Achaier wie Troer, hoffend Schluss zu machen mit dem Jammer des Krieges. Und die brachten die Wagen in Reihen zum Stillstand, herunter sprangen sie, zogen die Rüstungen aus und legten sich nieder, nah beieinander, dass wenig Boden dazwischen mehr frei blieb. Hektor aber schickte geschwind zwei Boten zur Stadt hin, um die Lämmer zu holen und Priamos herzubestellen.

so sprach er. Der Atride ging weiter, freudigen Herzens. Ajas, die beiden, erreichte er jetzt, durch der Männer Gedränge gehend. Die rüsteten sich, gefolgt von der Wolke des Fußvolks. Wie wenn ein Ziegenhirt von der Warte erblickt eine Wolke, wie übers Meer sie herankommt unter dem Brausen des Westwinds, und ihm erscheint sie aus der Ferne schwärzer als Pech noch, wie sie übers Meer hingeht und viel Sturmwind heraufführt, schaudernd sieht er sie nahen und treibt das Vieh in die Höhle. So zogen mit den beiden Ajas ins feindliche Treffen zeusgenährter Männer dicht geschlossene Reihen, dunkel, von langen Schilden starrend und spitzigen Lanzen. Als er sie sah, da freute sich Agamemnon, der Herrscher, und begann und sprach die gefiederten Worte zu ihnen: »Ajas, ihr beiden, ihr Führer der erzumschirmten Argeier, euch, es geziemt sich ja nicht, euch zu treiben, befehle ich gar nichts, denn von selbst heißt ihr eifrig, das Kriegsvolk mit Einsatz zu kämpfen. Wenn doch nur Vater Zeus, Athene und Phoibos Apollon alle solch ein Kampfgeist in ihren Herzen beseelte, dann würde sich bald die Stadt des Herrschers Priamos beugen, unter unseren Händen genommen und restlos vernichtet.« So sprach er und ließ sie zurück dort und eilte zu andern. Nestor traf er da an, den lautstarken Redner aus Pylos, wie er ordnete seine Gefährten und antrieb zu kämpfen um den großen Pelagon, Chromios auch und Alastor und um Haimon, den Starken, und Bias, den Hirten des Kriegsvolks. Wagenkämpfer stellte er vorn auf mit Pferden und Wagen, hinter ihnen die Männer zu Fuß, sehr viele und wackere, Bollwerk zu sein in der Schlacht. In die Mitte trieb er die Feigen, dass auch der, der nicht wollte, gezwungen wäre zu kämpfen. Und den Wagenkämpfern gebot er zuerst, denn er wies sie an, ihre Pferde zu hemmen und nicht im Getümmel zu jagen. »Dass mir keiner, der Lenkkunst und seiner Mannskraft vertrauend, vor den andern allein mit den Troern zu kämpfen begehre, aber es weiche auch keiner zurück, denn dann wäret ihr schwächer. Wer nun von seinem Gespann aus erreicht einen Wagen des Feindes, der steche zu mit der Lanze, denn so ist's wahrhaftig viel besser. So zerstörten auch eure Vorväter Städte und Mauern, weil solchen Mut und solche Gesinnung im Herzen sie hegten.« So trieb der Alte sie an, der schon lange die Kriegskunst gut kannte. Als er ihn sah, da freute sich Agamemnon, der Herrscher, und er begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: »Alter, täten doch so, wie dir der Mut in der Brust ist, dir die Knie ihren Dienst und wer die Kraft dir beständig. Aber an dir zehrt das Alter, das allen gemeinsam. O, trügst doch von den Männern ein anderer und stündest du unter den Jüngern.« Nestor erwiderte ihm, der Gerenier, der Lenker der Rosse: »Wahrlich, Atride, ich wäre selber gern noch so rüstig wie ehedem, als ich totschlug den göttlichen Ereutalion. Nie aber geben alles zugleich die Götter den Menschen. War ich damals ein Jüngling, so drückt mich heute das Alter. Trotzdem will bei den Wagenkämpfern ich sein und mit Worten sie ermahnen und Rat, denn das ist das Vorrecht der Alten. Speere sollen die Jüngeren schleudern, welche an Alter rüstiger sind als ich und der eigenen Stärke vertrauen.« So sprach er. Der Atride ging weiter freudigen Herzens. Und er fand Peteos Sohn, den Rossepeitscher Menestheus, wie er so dastand, um ihn die Athener, Entfessler des Schlachtlärms. Und in der Nähe stand der einfallsreiche Odysseus. Und bei ihm standen ringsum der Kephallener nicht schwache Reihen, denn noch war der Schlachtlärm nicht zu ihnen gedrungen, sondern es rührten sich, just sich formierend zum Kampfe, die Reihen Pferde bezähmender Troer und der Achaier. Die standen wartend, ob da ein neuer Trupp der Achaier zum Angriff anstürme gegen die Troer und ob sie zu kämpfen begännen. Als er sie sah, schalt sie aus, Agamemnon, der Herrscher der Männer, und begann und sprach die gefiederten Worte zu ihnen: »O Sohn des Peteus, des Zeus gesegneten Königs, und du, Virtuose in argen Tücken, auf Vorteil erpichter, was steht ihr abseits hier, euch duckend, und wartet auf andere? Euch geziemte es doch, in den vordersten Reihen zu stehen und euch mutig der flammenden Schlacht entgegenzuwerfen. Werdet ihr doch auch als Erste von mir zum Mahle gerufen, wann immer wir Achaier ein Mahl für die Ältesten rüsten. Da ist's euch lieb, gebratenes Fleisch zu essen und Becher honigsüßen Weines zu trinken, solange ihr Lust habt. Jetzt aber sähet ihr gern, wenn auch 10 Haufen Achaier euch vorankämpften mit dem unerbittlichen Erze.« Finsteren Blicks sprach zu ihm da der einfallsreiche Odysseus: »Atreus Sohn, welch ein Wort entschlüpfte dem Zaun deiner Zähne! Wie? Du sagst, wir entzögen dem Kampf uns? Sobald wir Achaier gegen die Pferde bezähmenden Troer erwecken, die scharfe Kampfwut wirst, wenn du willst und solches dich kümmert, du sehen, wie des Telemachos Vater sich stürzt auf die vordersten Kämpfer Pferde bezähmender Troer, du schwatzt doch bloß windige Worte.« Lächelnd sagte da zu ihm Agamemnon, der Herrscher, als seinen Zorn er bemerkte und nahm zurück das Gesagte: »Zeus Spross, Sohn des Leichtes, erfindungsreicher Odysseus, nicht tadle maßlos ich dich, unterteile dir keine Befehle, denn ich weiß es ja, wie im Grund deines Herzens du freundlich mir gesinnt bist, ist doch die gleiche Denkart uns eigen. Los, komm, das bringen wir später in Ordnung, fiel jetzt ein böses Wort. Dies alles mögen in nichts auflösen die Götter.« So sprach er und ließ sie zurück dort und eilte zu andern. Und er fand des Tydeus tapferen Sohn Diomedes, wie er da stand auf Rosse bespanntem und sicher gefügtem Wagen, und neben ihm Sthenelos auch, Kapaneus, edler Sprössling. Und jenen schalt er, als er ihn sah, Agamemnon, der Herrscher, und er begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: »Weh, Sohn des kampfgesinnten Tydeus, des Rossebezähmers, was nur duckst du dich so und spähst nach den Schneisen im Schlachtfeld? Wahrlich, nicht gefiel es dem Tydeus, sich stets so zu ducken, sondern weit den Gefährten voraus mit den Feinden zu kämpfen, wie die sagten, die ihn beim Kriegshandwerk sahen. Ich selber traf und sah ihn nie. Überragt habe er alle die anderen. Einst kam er nämlich friedlich als Gastfreund hin nach Mykene mit Polyneikes, dem Göttergleichen, um Kriegsvolk zu sammeln. Denn diese standen im Lager vor Thebens heiligen Mauern und sie baten da dringend um ruhmreiche Bundesgenossen. Und jene wollten sie geben und billigten, was sie verlangten. Zeus aber stimmte sie um durch unheilverkündende Zeichen. Doch als sie wieder gegangen und weiter des Weges gezogen und zu Asopos schilfigen, grasreichen Ufern gelangten, da entsandten die Achaier den Tydeus als Boten. Er aber machte sich auf und traf dort viele Thebaner, wie sie gerade im Haus des gewaltigen Eteokles speisten. Nicht einmal da hatte Tydeus Angst, der Lenker der Pferde, war er auch fremd und allein inmitten der vielen Kadmäer, sondern er forderte sie zu kämpfen heraus und war spielend Sieger in allen. Denn solch eine Helferin war ihm Athene. Doch die gerieten in Zorn, die Kadmäer, die Stachler der Pferde, legten ihm einen dichten Hinterhalt bei der Rückkehr, 50 junge Männer, 2 aber waren die Führer, Maion des Haimon, Sohn, unsterblichen Göttern vergleichbar, und des Autophonos Sohn, beharrlich im Kampf, Lykophontes. Tydeus bereitete aber auch diesen ein schmähliches Schicksal. Alle erschlug er, nur einen schickte zurück er nach Hause. Maion, den ließ er laufen, den Zeichen der Götter gehorchend. So einer war der Aitoler Tydeus, aber den Sohn da zeugte er schlechter, als er war im Kampf, doch besser im Reden. Sprach es, doch nichts erwiderte ihm Diomedes, der Starke, ehrfurchtsvoll sich beugend dem Tadel des würdigen Königs. Doch Kapaneus, des ruhmreichen Sohn, gab da ihm zur Antwort: »Lüg nicht, Atride, denn wahrheitsgemäß verstehst du zu reden. Rühmen dürfen wir uns, weit besser zu sein als die Väter. Wir erst nahmen ja Thebens siebentorige Feste, und wir führten ein kleineres Heer vor, die stärkere Mauer, ließen uns leiten vom Beistand des Zeus und den Zeichen der Götter. Jene gingen durch eigene Freveltaten zugrunde, darum stelle mit uns niemals gleich die Väter an Ehre.« Finstern Blicks sprach zu ihm da Diomedes, der Starke: »Väterchen, bleib schön still und tu jetzt, was ich dir sage, denn ich nehm's Agamemnon, dem Hirten des Kriegsvolks, nicht übel, dass er zum Kampf antreibt die gutgeschinnten Achaier. Denn ihm wird folgender Ruhm, wenn erst die Achaier die Troer niederstrecken und Ilios heilige Feste erobern, aber auch großes Leid, wenn niedergestreckt die Achaier. Auf denn, entsinnen auch wir uns nun des stürmischen Kampfgeists.« Sprach es und sprang vom Wagen herab mit den Waffen zur Erde, und es dröhnte furchtbar das Erz an der Brust des Gebieters, als er herabsprang. Den Mutigsten hätte da Schrecken ergriffen. Wie an der heftig tosenden Küste die Woge des Meeres sich erhebt, eine dicht auf die andere vom Westwind getrieben, auf hoher See wölbt erst auf sie ihr Haupt, dann aber am Festland braust sie, sich brechend gewaltig, und rings um die Klippen türmt sie vornübergebogen sich hoch und speit aus den Salzschaum. So zogen damals dicht aufeinander der Danaer Reihen rastlos hin in die Schlacht. Es gebot den eigenen Leuten jeder der Führer. Stumm gingen die Männer. Da konnte man meinen, dass ohne Stimm in der Brust ein so großes Heer ihnen folgte, lautlos vor den Kommandanten in Furcht, und an allen glänzte die Rüstung, mit der angetan in Reihen sie schritten. Aber die Troer, wie Schafe im Hof eines schwerreichen Mannes zahllos stehen, wenn ihnen die weiße Milch wird gemolken, dauernd blökend, wenn die Stimme der Lämmer sie hören, so erscholl von den Troern ein wirres Geschrei durch das Heer hin, denn nicht gleich war das Rufen aller noch einerlei Stimme, sondern gemischt war die Sprache, vielstämmig waren die Männer. Ares hetzte die einen, Athene helläugig die andern, Deimos und Phobos auch, und Ares voll maßlosen Eifers. Ares, des Männermordenden, Schwester und seine Gefährtin, die sich am Anfang nur bescheiden behelmt, doch dann später gegen den Himmel das Haupt stemmt und so die Erde beschreitet. Die warf ihnen auch damals gemeinsamen Streit in die Runde, schritt durchs Schlachtgetümmel und mehrte das Stöhnen der Männer. Und als dann auf einem Platz aufeinander sie trafen, stießen zusammen die Rindshautschilde, die Lanzen und Kräfte erzgepanzerter Männer, und auch die gebuckelten Schilde prallten aneinander und lautes Getöse erhob sich. Da erscholl zusammen Wehgeschrei und Gejauchze Tötender und Getöteter, und im Blut schwamm die Erde. Wie zwei vom Winter geschwollene Flüsse, den Bergen entströmend, schäumend im Kessel des Tals ihr mächtiges Wasser vereinen, schießend dahin aus gewaltigen Quellen im schrundigen Flussbett, und ihr Tosen hört in der Ferne der Hirt in den Bergen, So erhob sich beim Aufprall der Heere Brüllen und Mühsal. Und als erster erschlug Antilochos einen behelmten, tüchtigen Troer im Vorkampf, Thalysios, Sohn Echepolos. Den also traf er zuerst am Stirnschutz des mähnigen Helmes und stieß den Speer in die Stirn. Bis tief hinein in die Knochen drang die eherne Spitze und dunkel umfing seine Augen und er stürzte gleich einem Turm im tobenden Kampfe. Den, wie er fiel, ergriff an den Füßen der Held Elephenor, des Chalkodon Sohn und Führer der kühnen Abanter, zog ihn weg aus dem Sturm der Speere, begierig aufs Schnellste ihm die Waffen zu rauben. Doch kurz nur währte sein Trachten. Denn wie den Leichnam er schleifte, da sah der beherzte Agenor, wie dem Gebückten neben dem Schild sich die Flanke entblößte und stieß zu mit dem ehernen Speer, löste so ihm die Glieder. So verließ ihn das Leben. Und über ihm spielte sich schmerzlich ab das Kriegswerk der Troer und der Achaier. Wie Wölfe fielen einander sie an und warfen sich nieder im Nahkampf. Ajas, Telamons Sohn, erschlug Anthemions Sohn jetzt, den Simoesios, jugendlich blühend, den einst die Mutter, steigend vom Ida, geboren am Uferrand des Simoes, als sie dorthin den Eltern gefolgt war, die Schafe zu hüten. Darum nannten sie ihn Simoesios, aber den lieben Eltern galt er nicht ab die Pflege, da kurz nur sein Leben währte, bezwungen unter dem Speer des mutigen Ajas. Denn ihm, wie er ganz vorn ging, traf er die Brust bei der rechten Warze und stracks durch die Schulter drang die eherne Lanze. Und er fiel in den Staub zu Boden gleich einer Pappel, die in der Niederung wächst, eines weit sich dehnenden Aulands, glatten Stamms, nur ganz oben sind an ihr Äste gewachsen. Die aber schlug ein Wagner heraus mit braunrotem Eisen, um sie zum Radkranz zu biegen für den prächtigen Wagen. Ausgetrocknet liegt sie nun da an den Ufern des Flusses. So lag Anthemions Sohn Simoesios niedergestreckt vom Zeus entsprossenen Ajas. Doch Antiphos, Priamos Sohn, im funkelnden Panzer, warf im Gewühl nach ihm mit dem scharfen Speer. Den verfehlte er, doch Leukos, Odysseus Gefährten, traf er in die Scham, als den Toten er wegschleppen wollte, und er stürzte auf ihn, und der Tote entfiel seinen Händen. Um den Erschlagenen zürnte Odysseus heftig im Herzen, schritt durch die Vorkämpfer dann, mit funkelndem Erze gewappnet, trat ganz dicht heran und stieß den schimmernden Wurfspeer, als er um sich gespäht und rückwärts wichen die Troer vor dem zielenden Mann. Der warf den Speer nicht erfolglos, sondern Priamos Sohn traf er, Demokoon, den Bastard, der ihm von Abydos aus dem Gestüt schneller Pferde gekommen, zürnend um den Gefährten, traf mit dem Speer ihn Odysseus in die Schläfe. Und zur anderen Schläfe hinaus drang da die eherne Spitze, und dunkel umfing ihm die Augen. Dumpf fiel er hin. Und es klirrten an seinem Leibe die Waffen. Rückwärts wichen die Vorkämpfer da und der strahlende Hektor. Laut schrien auf die Argeier und zogen herüber die Toten und drangen noch viel weiter vor. Da ergrimmte Apollon, nieder von Pergamos blickend, und rief, die Troer ermunternd, pferdebezähmende Troer, erhebt euch und räumt nicht das Kampffeld vor den Argeiern, denn nicht ist aus Stein ihre Haut oder Eisen, dass sie trotzten dem Anprall des leibdurchschneidenden Erzes. Nicht einmal Achilleus, der Sohn der lockigen Thetis, kämpft, nein, verdaut bei den Schiffen in sich den nagenden Ingrim. So sprach von der Stadt her der furchtbare Gott. Die Achaier aber spornte Zeus' herrliche Tochter Tritogeneia, schreitend durchs Schlachtgetümmel, wo immer sie Schlaffe erblickte. Jetzt Amarynkos Sohn, den Diores, band das Verhängnis, denn ihn traf beim Knöchel ein kantiger Feldstein am rechten Schienbein. Diesen hatte der Führer der Thraker geschleudert, Peiros, Imbrasos Sohn, der von Einos her war gekommen. Beide Sehnen und die Knochen zerschmetterte gänzlich ihm der schamlose Stein, und in den Staub fiel er rücklings nieder, breitete aus die Arme nach seinen Gefährten und verhauchte sein Leben. Herbeilief der ihn getroffen, Peiros, stieß ihm den Speer in den Nabel, und alle Gedärme quollen heraus auf den Boden, und dunkel umfing ihm die Augen. Ihm aber traf mit dem Speer der Aitoler Thoas im Ansturm über der Warze die Brust, und das Erz stak fest in der Lunge. Nah zu ihm eilte nun Thoas und riss die wuchtige Lanze aus seiner Brust heraus, zog das scharfe Schwert dann und hieb ihm mitten über den Bauch und raubte so ihm das Leben. Aber die Rüstung zog er nicht ab. Ihn umstanden Gefährten, Haarknoten tragende Thraker mit langen Lanzen in Händen, die ihn, so groß er auch war und so stark und so voll stolzen Mutes, weg von sich stießen. Er aber wankte und musste da weichen. So lagen beide hingestreckt im Staub beieinander, dieser der Thraker und jener der erzumschirmten Epeier Führer. Noch viele andere wurden da ringsum erschlagen. Kein Mann hätte jetzt mehr das Werk der Krieger getadelt, der da noch ungetroffen und unversehrt von dem scharfen Erz mittendrin sich bewegte, und hätte ihn Pallas Athene an der Hand geführt, vor der Wucht der Geschosse ihn schirmend. Denn viele Troer und Achaier lagen an jenem Tag kopfüber hingestreckt im Staub beieinander. Fünfter Gesang. Diomedes Heldentat. Da gab Pallas Athene dem Tydeus Sohn Diomedes Kampfkraft und Mut, dass er sehr deutlich hervor unter allen den Argeiern leuchte und glanzvollen Ruhm sich erwerbe. Und sie ließ ihm aus Helm und Schild ein rastloses Feuer flammen, dem herbstlichen Stern vergleichbar, welcher am hellsten strahlt, sobald er aus dem Bad des Okeanos aufsteigt. Solch ein Feuer ließ sie ihm flammen vom Haupt und den Schultern und trieb alsdann ihn mitten hinein, wo die meisten sich drängten. War da unter den Troern ein Dares, reich und untadlich, Priester des Gottes Hephaistos. Ihm waren zwei Söhne geboren, Phegeus und Idaios, jeglicher Kampfweise kundig. Die zwei sprengten ihm jetzt von den anderen gesondert entgegen, beide auf dem Gespann. Er stürmte zu Fuß auf der Erde. Als die gegeneinander Preschenden jetzt sich genähert, schleuderte Phegeus als erster die schattenwerfende Lanze, aber es flog der Lanze Spitze über die linke Schulter des Tydiden und traf ihn nicht. Doch als zweiter hob der Tydide das Erz, nicht umsonst entfloß seiner Rechten, sondern traf zwischen den Warzen die Brust und stieß ihn vom Wagen. Da sprang Idaios herab, verließ den prächtigen Wagen, fand aber nicht den Mut, den getöteten Bruder zu schützen. Und auch selbst wäre er nicht entronnen dem schwarzen Verhängnis, doch zog Hephaistos ihn rettend heraus, in Nacht ihn verhüllend, dass ihm sein alter Priester nicht gänzlich in Trauer versenke. Aber die Pferde trieb weg der Sohn des tapferen Tydeus und gab sie den Gefährten, dass die zu den Schiffen sie führten. Doch wie die tapferen Troer die Söhne des Dares gewahrten, einen von ihnen entronnen, den andern getötet beim Wagen, da machte Panik sich breit. Doch die funkeläugige Pallas nahm ihn bei der Hand und sprach zum stürmischen Ares: »Ares, mordbesudelter Schlechter, Mauerstürmer, sollten wir nicht beide Seiten alleine kämpfen und Vater Zeus entscheiden lassen, wem den Ruhm er verleihe? Wir beide aber wollen weichen und Zeus Zorn vermeiden«, sprach's und führte heraus aus der Schlacht den stürmenden Ares, hieß ihn sich setzen darauf an Skamandros sandiger Böschung. Aber die Danaer brachten die Troer zum Wanken, und jeder unter den Führern ergriff einen Mann. Agamemnon, der Herrscher, stürzte als erster vom Wagen den großen Odios, den Führer der Halizonen. Als der sich grad umwandte, stieß er den Speer ihm in den Rücken zwischen die Schultern und trieb durch die Brust ihn. Dumpf fiel er hin, und es klirrten an seinem Leibe die Waffen. Idomeneus aber tötete Phaistos, den Sohn des Maioniers Boros, der aus Tarne dem Schollenreichen gekommen. Wie dieser stieg auf den Wagen, stieß ihm die mächtige Lanze Idomeneus, der Speerberühmte, rechts in die Schulter, und er stürzte vom Wagen, und grausiges Dunkel ergriff ihn. Diesem nun raubte Idomeneus Gefolgschaft die Rüstung. Aber Skamandrios, Strophios Sohn, auf der Pirsch wohl erfahren, traf der Atreus Sohn Menelaos mit spitziger Lanze, jenen vortrefflichen Jäger, den Artemis selbst unterwiesen, jegliches Wild, das der Bergwald ernährt, entschlossen zu treffen. Da aber half ihm Artemis nicht, die Schützin der Pfeile, noch seine Treffkunst, in der er früher ein Meister gewesen, sondern der speerberühmte Atreus Sohn Menelaos stieß ihn, wie er vor ihm floh, mit dem Speer in den Rücken, mitten zwischen die Schultern, dass vorn durch die Brust er heraustrat. Und er stürzte kopfüber, am Leibe klirrten die Waffen. Und Meriones tötete Phereklos, stammend von Tekton, Harmons Sohn. Mit den Händen wußte der jegliches Kunstwerk fein zu bilden, denn ausnehmend liebte ihn Pallas Athene. Der hatte auch für Paris die schnittigen Schiffe gezimmert, Stifter des Unheils, die allen den Troern wurden zum Unglück, wie auch ihm selbst, da er nicht von den Göttern wußte die Sprüche. Diesen traf Meriones, der ihn verfolgend ereilte, rechts ins Gesäß und durch gradwegs durch die Blase unter dem Knochen des Schambeins hin fuhr die Spitze des Speeres. Aufschreiend sank er aufs Knie, und der Tod umhüllte ihn ringsum. Meges tötete dann Pedaios, den Sohn des Antenor, der zwar ein Bastard war, doch zog ihn die edle Theano sorgsam auf, gleich den eigenen Kindern, dem Gatten zuliebe. An den trat nah heran des Phyleus lanzenberühmter Sohn und traf ihn am Haupt ins Genick mit der Spitze des Speeres. Und durch die Zähne hindurch schnitt von unten das Erz ihm die Zunge. Und er fiel hin in den Staub, bis aufs kalte Erz mit den Zähnen. Doch des Euaimon Sohn Eurypylos traf den Hypsenor, Sohn des stolzen Dolopion, der als Skamandros Priester bestellt und wie ein Gott im Volke geehrt war. Diesem nun setzte Eurypylos nach, der Sohn des Euaimon, wie er vor ihm entfloh, und schlug ihn gegen die Schulter, anstürmend mit dem Schwert, und hieb ihm den wuchtigen Arm ab. Blutend fiel da der Arm zu Boden, und es ergriff ihm beide Augen der purpurne Tod und das mächtige Schicksal. Also mühten diese sich ab in der wuchtigen Feldschlacht. Mit wem Tydeus Sohn es hielt, war nicht zu erkennen, ob er nun zu den Troern gehörte oder Achaiern, denn er durchraste das Feld einem vollen Strome vergleichbar, einem zur Winterszeit, der schnell fließend wegbricht die Dämme, und ihn hemmen auch nicht die nahtlos sich reihenden Dämme, noch halten ihn die Zäune der üppig sprossenden Gärten, wenn er so plötzlich kommt und wuchtig Zeus Regen herabfällt und unter ihm stürzen ein, viele schöne Werke der Männer. So flohen unter dem Tydeus-Sohn in Verwirrung die dichten Reihen der Troer und hielten nicht stand ihm, so viele sie waren. Doch sobald ihn bemerkte der strahlende Sohn des Lykaon, wie das Feld er durchraste und vor sich hertrieb die Reihen, da spannte er sogleich den Krummbogen auf den Tydiden, schoss auf den Stürmenden dann und traf ihn rechts in die Schulter, auf die Wölbung des Panzers. Hindurch flog der bittere Pfeil da, drang gerade hindurch und blutbespritzte den Panzer. Über ihn jubelte laut der strahlende Sohn des Lykaon: »Auf, ihr tapferen Troer, erhebt euch, Stachler der Pferde, denn ich traf den besten Achaier, und nicht so vermutig hält er noch lange aus das starke Geschoss, wenn denn wirklich mich, als aus Lykien ich aufbrach, Zeus Sohn, der Herrscher, hierher trieb.« So prahlte er. Doch den bezwang das schnelle Geschoss nicht, sondern er wich zurück und vor die Ross und den Wagen trat er und wandte an Sthenelos sich, den Sohn des Kapanos. »Auf, lieber Sohn des Kapanos, steige herunter vom Wagen, dass du den bitteren Pfeil mir aus der Schulter herausziehst.« So sprach er. Und Sthenelos sprang vom Gespann auf den Boden, nahte und zog das schnelle Geschoss durch und durch aus der Schulter, und das Blut schoss empor aus dem Leibrock, dem kräftig Gezwirnten. Ja, da betete dann Diomedes, der tüchtige Rufer: »Höre mich, Kind des ägistragenden Zeus Atritone! Standest du jemals freundlich gesinnt meinem Vater zur Seite im vernichtenden Kampf, sei auch mir jetzt gewogen, Athene. Gib, dass den Mann ich ergreife und er in den Wurf meines Speers kommt, der mit dem Schuss mir zuvorkam und prahlt und sagt, nicht mehr lange werde ich noch erblicken das strahlende Leuchten der Sonne.« So sprach er im Gebet, und ihn hörte Pallas Athene, machte die Glieder ihm leicht, die Füße und Arme darüber, trat nah an ihn heran und sprach die gefiederten Worte: »Fasse nun Mut, Diomedes, und kämpfe gegen die Troer, denn ich goss in die Brust dir das Ungestüm deines Vaters, wie's furchtlos hatte der Schildschwinger Tydeus, der Treiber der Rosse. Und auch das Dunkel nahm von den Augen ich dir, das sie deckte, dass du deutlich erkennst einen Gott wie auch sterbliche Menschen. Drum käm ein Gott jetzt hierher und stellte dich auf die Probe, tritt den unsterblichen Göttern ja nicht kämpfend entgegen, allen den andern. Doch wenn die Tochter des Zeus, Aphrodite, kommt in den Kampf, die magst du mit scharfem Erz dann verwunden.« Also sprach sie und ging mit funkelnden Augen Athene. Tydeus' Sohn aber trat wieder unter die vordersten Kämpfer. Brannte er zuvor schon darauf, mit den Troern zu kämpfen, jetzt packte dreimal so große Kampfwut ihn wie den Löwen, welchen der Hirt auf dem Feld bei den wolligen Schafen nur streifte, als er die Mauer des Hofs übersprang, doch ihn nicht erlegte. Dessen Kraft reizte bloß er noch auf, kann ihm weiter nicht wehren, sondern er schlüpft in die Ställe. Da fliehen die verlassenen Tiere, hingeschüttet liegen nun diese gedrängt aufeinander, der aber springt voll Wut aus dem hochumfriedeten Hofe. So mischte wütend sich unter die Troer der Held Diomedes. Dann griff Astynoos er und Hypeiron, den Hirten des Kriegsvolks, diesen über der Warze der Brust mit der Lanze durchbohrend, jenen schlug er ins Schlüsselbein an der Schulter mit großem Schwert und trennte so die Schulter vom Hals und vom Rücken. Diese lassend ging er los auf Abas und Polyidos, des Eurydamas, Söhne des träumedeutenden Greises. Ihnen nur hatte der Greis nicht die Träume beim Abschied gedeutet, sondern sie tötete jetzt der starke Held Diomedes. Dann verfolgte er Xanthos und Thoon, die Söhne des Phainops, beide Spätgeborene. Doch der, zerrieben vom Alter, zeugte kein anderes Kind als Erben seines Besitzes. Da nun erschlug er diese und raubte ihnen das Leben, beiden, und ließ dem Vater nur Klage und traurigen Kummer, da er sie nicht lebend begrüßte nach ihrer Heimkehr aus der Schlacht. Den Besitz teilten nun sich entfernte Verwandte. Drauf ergriff er zwei Söhne des Priamos, des Dardaniden, beide auf einem Wagen, Echemon und den Chromios, und wie ein Löwe unter die Rinder springt und den Hals bricht, einem Kalb oder Rind, die Laubgehölze durchweiden, also warf der Tydide die beiden derb aus dem Wagen, trotz ihres Widerstands, und raubte darauf ihre Rüstung, und seine Leute trieben die Pferde hin zu den Schiffen. Und ihn sah Aeneas die Reihen der Männer verheeren und schritt hin und ging durch die Schlacht und das Lanzengedränge, Pandaros suchend, den Göttergleichen, ob er ihn fände. Und er fand des Lykaon Sohn, den untadligen, starken, stellte sich vor ihn hin und sprach ihn an mit den Worten: »Pandaros, wo ist dein Bogen, wo sind die gefiederten Pfeile und wo der Ruhm, den keiner dir streitig macht hier in Troja und auch in Lykien keiner sich rühmt, darin dich zu schlagen? Auf, schieß auf den das Geschoss, zu Zeus die Arme erhebend, der hier mit Übermacht wütet und schon viel Schlimmes den Troern schuf, da er vielen und Edlen bereits die Knie gelöst hat. Wenn er nicht ein Gott ist, der Groll hegt gegen die Troer, zürnend wegen der Opfer, denn hart zürnt darob eine Gottheit.« Ihm entgegnete drauf der strahlende Sohn des Lykaon: »Fürst Aeneas, Berater der erzgepanzerten Troer, Tydeus Sohn, dem Streitbaren scheint er mir völlig zu gleichen, denn ich erkenne ihn am Schild und am Helm mit dem Seeschlitz und an den Pferden. Doch weiß ich nicht sicher, ob er nicht ein Gott ist. Ist er der Mann, den ich meine, der kampfgesinnte Tydide? Ja, dann wütet er so nicht ohn einen Gott. Nein, ihm nahe steht ein Unsterblicher, eingehüllt mit Gewölk an den Schultern, der das schnelle Geschoss von ihm lenkte, das auf ihn zuflog. Denn ich schoss schon auf ihn ein Geschoss und traf ihm die rechte Schulter, geradewegs die Wölbung des Panzers durchbohrend, und ich dachte, ich hätte ihn vorgeworfen dem Hades. Dennoch bezwang ich ihn nicht. Da muß ein Gott wohl ergrimmt sein. Pferde und Wagen habe ich nicht da, um sie zu besteigen, aber in des Lykaon Hallen stehen wohl 11 Wagen, schöne, kürzlich gefügte, neu gebaute, und Decken sind darüber gebreitet, und neben jedem von ihnen stehen 2 Pferde und rupfen Spelt und weißliche Gerste. Dringend hat mir der Greis, der Lanzenkämpfer Lykaon, als ich Abschied nahm, im schön errichteten Hause Weisung erteilt und geboten, auf Ross und Wagen zu steigen und die Troer anzuführen in mächtigen Schlachten. Ich aber fügte mich nicht, doch wäre es viel besser gewesen, um die Pferde, gewohnt an reichliches Futter, zu schonen, dass sie mir, würden die Männer umzingelt, an Futter nicht darbten. So kam zu Fuß ich nach Troja und ließ zu Hause die Pferde, auf den Bogen vertrauend, doch der sollte rein nichts mehr nützen. Denn schon auf 2 der allerbesten hab ich geschossen, Tydeus und Atreus Sohn, und unstreitig bracht ich von beiden durch den Schuss zum Fließen das Blut, doch ich reizt sie nur stärker. Drum nahm zu schlimmem Geschick ich den krummen Bogen vom Flocke an dem Tag, da ich zur lieblichen Ilios herkam, meinen Troern als Führer, dem göttlichen Hektor zuliebe, sollte ich heim aber kehren und wiedersehen mit den Augen Heimat und Gattin und mein Haus, das hochüberdachte Große, dann soll mir sogleich das Haupt abschneiden ein Fremder, wenn ich den Bogen da nicht schmeiße ins lodernde Feuer, ihn mit den Händen zerbrechend. Er folgt mir als nutzloser Kram nur.« Aber Aeneas entgegnete ihm, der Führer der Troer: »Rede nicht so. denn nicht eher wird dies sich anders gestalten, eh nicht wir beide auf diesen mit Pferden und Wagen losgehen und uns mit Gewalt an ihm vollgerüstet versuchen. Los denn, steige auf meinen Wagen, damit du gewahr wirst, wie die Pferde des Tros sind, die es verstehen, durch die Ebene blitzschnell hierhin und dorthin zu fliehen und zu verfolgen. Auch werden sie uns beide zur Stadt hin retten, wenn wirklich Zeus dem Tydeus Sohn Diomedes wiederum Ruhm schenkt. Auf denn, nimm jetzt die Peitsche und die glänzenden Zügel, ich aber steige vom Wagen, um mich dem Kampfe zu stellen, oder du übernimm ihn, und mich sollen die Pferde bekümmern. Ihm entgegnete drauf der strahlende Sohn des Lykaon: Führe du selbst, Aeneas, die Zügel und deine Pferde. Williger ziehen sie unterm gewohnten Lenker den Wagen, den gebogenen, wenn wieder zur Flucht uns treibt der Tydide, dass sie nur nicht störrisch werden vor Furcht und sich sträuben, uns dem Kampf zu entziehen, wenn sie deinen Zuruf vermissen, und sich auf uns stürzt der Sohn des wagemutigen Tydeus und uns selbst erschlägt und forttreibt die einhufgen Pferde. Nun denn, so treibe du selbst deinen Wagen und deine Pferde. Ich aber will, wenn er angreift, mit scharfem Speer ihn empfangen. Also redeten sie und bestiegen den schmuckvollen Wagen, lenkten voll Kampflust die schnellen Pferde dann hin zum Tydiden. Sthenelos aber sah sie, der strahlende Sohn des Kapaneus, und gleich sprach er zum Tydeus Sohn die gefiederten Worte: Tydeus Sohn Diomedes, du meinem Herzen so lieber, Männer seh ich, zwei starke, entschlossen mit dir zu kämpfen, voll unermesslicher Kraft, ein geübter Schütze, der eine, Pandaros, der sich rühmt zu sein der Sohn des Lykaon, aber Aeneas rühmt sich als Sohn zu entstammen Anchises, dem Hochedlen. Aphrodite ist seine Mutter. Auf denn, weichen wir auf dem Gespann und rase mir nicht so unter den Vorkämpfern hier, dass nicht du dein Leben vernichtest. Finsteren Blicks sprach zu ihm da Diomedes, der Starke: Rede mir nicht von Flucht, du wirst mich dazu nicht bereden, denn es liegt nicht in meinem Blut, mich zu drücken vom Kampfe oder zu ducken, noch ist meine Kampfkraft mir nicht erschüttert, mich widert's an, auf den Wagen zu steigen. Zu Fuß, wie ich hier bin, trete ich ihnen entgegen. Nicht lässt mich zittern, Athene. Nie wieder bringen die flinken Pferde zurück, diese beiden, weg aus unseren Händen, und mag auch einer entrinnen. Noch etwas anderes will ich dir sagen, und du prägst ins Herz dir. Sollte Athene, die Ratschlagreiche, den Ruhm mir verleihen, beide zu töten, so halte du hier zurück unsere schnellen Pferde, straff an die Wagenlehne bindend die Zügel. Dann aber spring zu Aeneas Pferden, vergiss es mir ja nicht, treib von den Troern sie weg zu den gutgeschienten Achaiern, denn sie stammen, weißt du, von denen, die Zeus einst, der weithin donnert, dem Tros gab zur Buße für dessen Sohn Ganymedes, da sie die besten von allen Pferden sind unter der Sonne. Aus dieser Rasse stahl sie der Herrscher der Männer Anchises, der sie ohne Laomedons Wissen paarte mit Stuten, welche darauf zur Zucht in den Hallen 6 Füllen ihm warfen. 4 behielt er für sich und zog sie auf an der Krippe, doch die 2 andern gab er Aeneas, dem Fluchtenentfessler. Könnten die 2 wir erbeuten, gewännen herrlichen Ruhm wir. So also sprachen sie denn dergleichen untereinander. Rasch aber nahten die beiden und hetzten die Pferde, die Schnellen. Zu ihm sagte als erster der strahlende Sohn des Lykaon: Streitbarer, mutbeseelter, du Sohn des erhabenen Tydeus! Ja, nicht bezwang dich das schnelle Geschoss des bitteren Pfeiles, jetzt aber will mit dem Speer ich's versuchen, ob ich wohl treffe, sprach es, und holte aus und warf die schattende Lanze und traf gegen den Schild des Tydiden, und durch ihn hindurch flog da die eherne Spitze und drang bis nah an den Panzer. Laut jauchzte da über ihn der strahlende Sohn des Lykaon. Bist in die Weiche getroffen durch und durch. Nicht mehr lange, denk ich, erträgst du's. Doch mir hast reichlich Ruhm du gegeben. Da sagte unerschrocken zu ihm Diomedes der Starke, fehlgeschossen, fehlgetroffen, ihr beide, so mein ich, hört aber nicht eher auf, bis wenigstens einer gefallen, Ares sättigt mit Blut den schildbewaffneten Kämpfer. Also sprach er und warf. Das Geschoss aber lenkte Athene auf die Nase beim Aug, und es drang durch die Zähne die Weißen, und ihm schnitt ab das blanke Erz die Zung an der Wurzel, und ganz unten am Kinn fuhr heraus ihm wieder die Spitze. Und er stürzte vom Wagen, und um ihn erklirrten die Waffen, schimmernd in strahlendem Glanz, und neben ihm scheuten die schnellen Pferde. Da schieden von ihm die Lebenskraft und der Atem. Aber mit Schild und Speer sprang Aeneas herunter vom Wagen, fürchtend, es könnten ihm sonst die Achaier den Leichnam entreißen. Rings umschritt er ihn dann, seiner Kraft wie ein Löwe vertrauend, und vor ihn hielt er den Speer und den Schild, den gleichmäßig runden, jeden zu töten entschlossen, der es wagte, dem Toten zu nahen, schrecklich schreiend dabei. Doch der ergriff einen Feldstein, Tydeus' Sohn, eine Großtat, den selbst zwei Männer nicht trügen, schwach wie die Sterblichen heut sind. Doch der schwang ihn leicht, auch alleine. Damit traf er Aeneas am Hüftgelenk, da, wo der Schenkel sich in der Hüfte dreht, an der Stelle, die Pfanne genannt wird, und zerschlug ihm die Pfanne, zerriss dazu beide Sehnen, und es schrammte die Haut ab, der zackige Stein. Doch der Heros hielt sich, ins Knie gesunken, und stützte mit wuchtiger Hand sich auf die Erde, und finstere Nacht umhüllte die Augen.